Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 383 oder auch bekannt als die 10-Jahres-Folge. Mein Name ist René und aktuell mit dabei der Herr Marvin. Aktuell mit dabei. Hallo, gute. Und der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Ja, aktuell deshalb, weil Frau Alex und Herr Basti noch unterwegs sind, sich aber gleich noch hier mit einklemmen und dann sind wir quasi in voller Mann- und Frau-Stärke hier unterwegs, um über die 10 Jahre zu sprechen und über Dinge, die in Dortmund passiert sind. Wobei vielleicht... Hoffentlich nicht nur. Ja, vielleicht lassen wir da auch den Mantel des Schweigens drüber fallen, wer weiß das schon so genau. Nicht so abgeschreckt sein, Leute, es wird nicht schwerpunktmäßig um Dortmund gehen, keine Ahnung. Das sagst du jetzt. Du weißt, nicht wir geplant, sind, genau. Du weißt, wir keine sind, Ahnung, dann mache ich gleich wieder die Tschüss hier, ey. Was ist los? Bekannt dafür, dass wir das Konzept auch gerne mal über den Haufen werfen. Ja, Konzept ist die Frage. Hatten wir in den letzten 10 Jahren ein Konzept, als wir das Ding hier angefangen haben? Eigentlich nicht so richtig, oder? Oder es hat sich mit der Zeit entwickelt vielleicht? Das kannst du beantworten, René, ob du ein Konzept hatten ab der ersten Folge. Also ich glaube am Anfang, naja, du hast dir schon ein paar Gedanken gemacht. Wir können ja mal reinhören in die erste Folge. Was meinst denn du? Wir können mal reinhören in die erste Folge. Ich habe da was zusammengeschnitten. Das klang damals tatsächlich so. Herzlich willkommen zum ersten Eintracht Frankfurt Podcast. Der Eintracht Frankfurt Podcast ist eine Idee, die ich schon seit längerem habe und heute will ich endlich damit anfangen. Ursprünglich hatte ich mal überlegt, das Ganze mit mehreren Leuten aufzunehmen, vielleicht auch mit wechselnden Gesprächspartnern. Leider momentan aufgrund von zeitlichen Problemen hat sich kein anderer Gesprächspartner gefunden, aber da ich nicht länger warten wollte, fange ich heute einfach mal alleine an, was aufzunehmen. Das ist irgendwie das ist richtig geil. Richtig geil. Hallo, ja, es hat leider nicht gepasst. Ich liebe es. Alleine aufnehmen. Das ist fürchterlich. Das ist so irgendwas zwischen totaler Freude und absoluter Creepiness. Also, ja. Mein Gott. Ich muss aber sagen, du hast dir sehr, sehr viel Mühe schon bei der Soundgestaltung, bei der Intro-Gestaltung gemacht. Ich finde, das konnte sich auch für die damalige Zeit, auch wenn ich nicht genau weiß, was du da so reingespielt hast, konnte sich das einigermaßen sehen lassen. Aber das so dieses monotone, leider haben wir keinen Gast, ist schon sehr, sehr cool. Es klingt irgendwie so, als wenn ich eine ganze Packung Valium vorher gefressen hätte und da irgendwie, also... Oder als hättest du es zu gut vorbereitet und würdest alles ablesen, was du da gerade erzählst. Ich hatte es exakt nicht vorgeschrieben. Ich habe mir am Anfang so im Kopf überlegt, so was sage ich jetzt, aber das war in dem Moment, wo ich auf diesen Aufnahmeknopf gedrückt habe, war das komplett weg. Aber wie hast du das? Ja, würde mich mal interessieren, wie bist du denn ursprünglich, weil du bist ja jetzt derjenige, der am ersten, du hast, das ist dein Baby, muss man ja tatsächlich sagen. Du hast das im Ganzen auch, ja, wie soll ich sagen, aus der Taufe gehoben. Jetzt will ich dich aber mal ganz kurz fragen, an was hast du dich denn gedanklich bedient? Also was hattest du da vorgehört und hast dann gesagt, okay, das will ich auch mal machen? Ich hatte mich so ein bisschen an dieser ganzen Technik-Podcast-Thematik so ein bisschen orientiert, die damals ja schon relativ groß war und über die ich auch auf dieses Medium gekommen bin. Und da gibt es natürlich so ein paar, die damals schon irgendwie, als wir angefangen haben, schon seit 3-4 Jahren da dieses Thema irgendwie gemacht haben. Und an denen habe ich mich so ein bisschen tatsächlich, was so die technische Ausrichtung angeht, orientiert. Und hatte mich dann eigentlich auf die Suche gemacht, weil ich ja damals der absoluten Überzeugung war, naja, Podcast vollkommen klar, da wird es ja auch irgendwas über die Eintracht geben. Und das gab es ja exakt nicht. Ich bin ja damals über den einen oder anderen Dortmund-Podcast tatsächlich gestolpert. Da schließt sich der Kreis zu dem Spiel, über das wir später wieder reden, so ein bisschen. Danke dafür. und da gab es nichts. Dann habe ich gesagt, komm, doof jetzt irgendwie. Und dann habe ich mich mit ein paar Leuten unterhalten und die sagten halt alle so, ja komm, du, dann fang halt einfach was an. Ja. Das hast du ja dann auch gemacht, ja. Habe ich dann gemacht. Geil. Wie man gerade eben hörte. Datum und Uhrzeit der Aufnahme waren, das war im Endeffekt, du hast ja schon 17. Februar 2010 ist die erste Folge online gegangen und ich habe sie auch tatsächlich an dem Tag aufgenommen und zwar dann Feierabend habe ich mich da mit meinem USB-Headset vor den Rechner gesetzt und angefangen da reinzusprechen und meine Frau hat mich sehr merkwürdig angeguckt, als ich gesagt habe, ich spreche jetzt in dieses Internet so, hä? Geil. Ja, und so ging es weiter, ne? Maximal absurd. Ja, so ging es weiter. Und dann kam der ein oder andere dazu und von den hier Anwesenden bist dann tatsächlich du, Marvin, als erstes dazu gekommen. Also Alex war vor dir, aber über den Teil sprechen wir dann gleich. Du hattest dich ja quasi dann so ein bisschen reingemogelt, in Anführungszeichen. Wir hatten ja nach Audioclips gefragt, dann da warst du eifrig mit dabei. Und dann haben wir irgendwann so nach 14, 13 Folgen entschieden, so jetzt ist genug. Und ab der 14. Folge, ja, war dann der Herr Marvin dabei. Und es klang dann damals tatsächlich so. Das ist jetzt ein längerer Beitrag, weil kurze Beiträge, wissen wir, gibt's von Marvin nicht. Heute mit dabei, wie schon bekannt, die Alex. Bonjour. Und heute das erste Mal mit dabei, aber auch schon aus verschiedenen Audiokommentaren bekannt, der Marvin. Hallo. Ja, es wird mal langsam wieder Zeit, dass wir uns ein bisschen über Fußball unterhalten. Ich habe die Musik auch irgendwie tierisch vermisst, muss ich zugeben. Ihr auch? Ich hatte schon Herzklopfen. Und Spaß. Fangen wir doch gleich an und gehen mal in das Wichtige. Zu- und Abgänge beim Kader. Es hat sich einiges getan. Wir haben, ich glaube, ja, halb Griechenland mittlerweile im Kader. Das ist immer so ein guter Wechsel im Endeffekt, ne? Ja. Der eine Grieche geht, der andere Grieche kommt, Liberopoulos gegangen und jetzt, na gut, haben wir mit Gekas einen neuen und natürlich Zavellas. Ja. Wir haben einen Ersatz für Christoph Spiche auf der Linksverteidigerposition gefunden. Zvelas ist da. Wen haben wir denn noch Neues? Gekas hast du gerade eben schon erwähnt. Rode, Benjamin Rode. Ja. Der Junge aus Offenbach. Sonny Kittel. Sonny Kittel, ja. Dann im Prinzip kann man auch die als Zugänge rechnen, die wieder zurückgekommen sind. Ja. Belaid. Belaid, Steinhöfer. Gut, wenn wir jetzt schon mit Kittel dann anfangen, dann auch der andere, der Tod. Ja, so war das damals. Da haben wir uns über Transfers lang und breit ausgetan, vor allen Dingen über die Griechen. Und über einen Ich habe mich über Benjamin Rode unterhalten. Und über Benjamin Rode, da weiß ich bis heute nicht, wer das ist. Ja, ein interessanter Spieler. Den hatte ich damals schon auf dem Plan. Den hast du damals schon, ja, es ist... Ja, Aber es war tatsächlich irgendwie, wie als würde ich mich aus der Blechbüchse anhören. Ich glaube, ja, Wahnsinn, ich habe keine Ahnung, Wahnsinn, wie ich das damals gemacht habe. Aber ich bin froh, dass wir die Soundqualität zumindest einigermaßen optimiert haben. Das war Skype damals noch, oder? Da haben wir ganz viel noch über Skype gemacht. Das war ganz, ganz fürchterlich. Ich bin echt froh, dass wir den ganzen Rattenschwanz nicht mehr haben. Das war echt anstrengend. Wahnsinn. Ja. Aber wollen wir mal jetzt gerade erstmal zum Aktuellen kommen, bevor die anderen Ganoven mal wieder kommen? Hä? Was haltet ihr davon? Ja, lass uns mal damit... Gerne. Damit mal so ein bisschen anfangen. Ja, Dortmund am vergangenen Freitag, wir waren ja bei der letzten Aufnahme mega motiviert und haben an alles Gute geglaubt, auch wenn uns dann schon der ein oder andere ja auf Twitter so ein bisschen ironisch angeguckt hat, so nach dem Motto, da haben wir noch nie was geholt in den letzten Jahren. Auch spannend, um jetzt auf das Thema zu kommen. Wir haben damals die erste Folge, die wir aufgenommen haben, war das Dortmund-Spiel, das letzte Dortmund-Spiel, wo wir in Dortmund gewonnen haben, tatsächlich gerade 2 Spieltage her. Krass, muss ja mal gehen. War kurz danach, ja. Okay, okay. Ja, wir waren mega motiviert und ja, die Mannschaft war nicht so ganz motiviert, außer der Herr Abraham. Ich weiß nicht, ist der mit Gretchen mittlerweile fertig oder hat man da was gehört? Gott, ja. Das war schon einmalig, meine Güte. Wow. Ich hab dann im Internet lauter Giphy-Specials gesehen oder so, wo er karatemäßig rumgeflogen ist. Das sah schon sehr, sehr abenteuerlich aus. Es gibt noch diese ganzen Memes, wo dann einer von der Seite reinrollt und dann diese Sonnenbrille von oben runterfällt. Hat das mit dem Ding einer gemacht? Also wenn nicht, dann klarer nicht, Auftrag, da muss irgendwas kommen mit irgendeiner funky Musik darunter. Das ist prädestiniert dafür. Ich habe das jetzt nicht gesehen, ja. Alter. Aber Dennis, als du dir das Spiel angeguckt hast, ich meine, was war denn so ein bisschen so deine erste Idee daran? Weil ganz ehrlich, ich hatte mir das angeguckt und habe gedacht, naja, komm, das muss doch eigentlich besser werden. Dann war es aber so, nach 25 Minuten habe ich gedacht, okay, naja, wenn sie wenigstens irgendwie das Unentschieden halten können. Ne? Und dann hast du aber gemerkt, okay, so spätestens ab der 30. das jetzt geht jetzt doch ganz schön bergab. Ich war ja zwischenzeitlich sogar noch zufrieden, aber dann, Naja. Ja, also wie du schon sagst, im Endeffekt muss ich wirklich sagen, wir haben ja gar nicht richtig ins Spiel gefunden. Die Situation, diese, das hasse ich halt, wenn du im Aufbauspiel ständig die Pässe nicht sauber spielst oder dann auch, ja, im Endeffekt genau diese Offensivbewegung hast, direkt den Ball verlierst, nach hinten. Das war in der zweiten Halbzeit noch viel schlimmer. Du hast ja gerade gesagt, Anfang der ersten Halbzeit hast noch gedacht, okay, die müssen erst mal reinkommen. Ah, steht noch unentschieden, ist noch alles drin. Hat sich natürlich dann auch schnell gezeigt, dass wir wirklich an dem Tag nicht viel holen können. Und ja, dann, ihr habt es schon angesprochen, dann so skurrile Situationen wie Abraham vor dem Sancho-Tor. Das war natürlich dann eine riesen Einladung. Das Piszczek-Tor war jetzt im Endeffekt unnötig. Ja, gut nochmal nach hinten rausgelegt. Ja, muss man sagen, haben sie halt, hast du Pech, ne? Geht durch die Beine durch, ist ein bisschen blöd. Das muss man wirklich sagen, das würde ich so ein bisschen rausnehmen. Und nach dem 2-0 natürlich, als dann das Sancho-Tor gegangen ist, Haaland, war alles nicht schlecht, das hat Dortmund dann natürlich auch gut gespielt. Dann war da für uns ja nichts mehr zu holen. Also ich sag mal, es war schade, dass wir überhaupt keine Chancen generiert haben. Ich glaube, der einzige offizielle Torschuss war von Chandler 10 Meter übers Tor. Ja, also das ist schon, das darf nicht sein. Ne? Das erwarte ich auch, selbst wenn du gegen Dortmund spielst und Dortmund ganz gut drauf ist, erwarte ich mir da mehr, auch ein bisschen mehr Sicherheit, ein bisschen mehr Abgeklärtheit. Da sind wir wieder in alte Verhaltensmuster gefallen, wo ich sage, das will ich eigentlich nicht mehr bei der Eintracht sehen. Und ja, ich hoffe, eigentlich musst du so sagen, das musst du jetzt so aufhängen gegen Dortmund. Da musst du, kennen wir ja immer die klassischen Sprüche, gegen Dortmund musst du nichts holen. Gegen Dortmund hat keiner mit Punkten irgendwie vorher eingerechnet. Auf der anderen Seite, ich hätte mir schon ein anderes Bild gewünscht von der Eintracht, damit du einfach auch mit Selbstbewusstsein jetzt in die nächsten Spiele gehst und nicht eventuell, und das hoffe ich einfach, dass nichts hängen bleibt in den Köpfen von dem Spiel und du jetzt in den nächsten Spielen dann befreit aufspielen kannst. Trotzdem. Ja, das ist genau der Punkt. Das ist einfach, wir hatten ja einen Fußball 2000 schon, wir waren ja da direkt nach dem Samstag, haben wir da schon ein bisschen, nach dem Freitag haben wir schon was rausgehauen am Samstag, quasi sogar schon am Freitagabend, das habe ich dann nachts noch geschnitten, dann wie gesagt, dann am Samstag haben wir eine größere Folge mitgemacht, da ging natürlich auch die Meinung auseinander, wie glaube ich bei uns allen, es gibt in den Fanlagern halt unterschiedliche Ansichten diesbezüglich, klar, wir können uns auf jeden Fall darauf festhalten und auch festlegen, dass wir sagen müssen, das war halt für den Tag auf jeden Fall zu wenig und die Art und Weise, wie das halt passiert, dass dadurch dann irgendwie doch 4-0 ich will nicht sagen abschlachten lässt, aber dass du dann ein bisschen zu wenig Grip an den Tag legst. Das ist halt genau das, was einen auch nerven kann. Du kannst immer gegen BVB untergehen. Ich muss halt sagen, im Vergleich, ich war am Samstag relativ milde gestimmt, muss ich sagen, vollkommen, immer noch würde ich sagen, immer noch für mich zurecht. Aber ich muss auch sagen, wenn ich dann zum Beispiel Köln sehe, die ja auch die ganz schlecht in den Spieltag gestartet sind, aber dann gegen die Bayern ein bisschen noch mal draufgesetzt haben, wo du das Gefühl hattest, okay, die geben da noch mal ein bisschen mehr. Das habe ich bei der Eintracht halt an dem Spieltag nicht gesehen, aber das mag vielleicht auch damit zusammenhängen, mit dem, worüber wir nachher noch sprechen können, und zwar die Partie gegen Salzburg. Vielleicht ging es da auch ein bisschen um Kräftesparen, aber das war natürlich nicht so ganz optimal. Ja, in Summe musst du halt wirklich schon sagen, es war eigentlich dafür, dass du ja davon ausgehen kannst oder zum Teil davon ausgehen kannst, dass du jetzt hier nichts holst, war es mir halt wirklich einfach an der Stelle zu zurückhaltend. Plus den Fakt, was bei mir halt noch so ein bisschen die ganze Richtung irgendwie dann bestimmt hat, dass im Vorfeld ja groß gesagt worden ist von Hütter, wir haben den Gegner analysiert, wir analysieren alle Gegner und so weiter. Das macht natürlich auch so eine Erwartungshaltung auf, so nach dem Motto, naja, die haben verstanden, dass da jetzt irgendwie gerade auf Dortmunder Seite eine Abwehr unterwegs ist, die jetzt auch gerade irgendwie nicht so ihre beste Zeit hat. Und dann machst du halt nichts da draus und wartest drauf, dass die halt irgendeinen Fehler machen. Also das weiß ich nicht, das war mir irgendwie... Den Punkt gebe ich dir, aber ich muss auch... Ja, gebe ich dir, muss ich dir aber auch sagen, Akanji, der in den letzten Spielen durchaus auffällig war im negativen Sinn, hat da gar nicht gespielt. Du hast wesentlich kompakter gespielt mit einem Hummels, der einigermaßen in Form war. Zagadou hat ein super Spiel gemacht. Piszczek trifft plötzlich wieder das Tor. Der war ja auch jetzt nicht in der letzten Zeit nicht so ein ganz markanter Spieler. Also das heißt, da waren dann halt einfach Aspekte, wo du sagen musst, der BVB hat sich natürlich bei diesem Spiel auch von seiner besseren Seite gezeigt. Ja. Du merkst, dass Kompaktheit auch, wenn ich das im Eintracht-Kontext anspreche, aber das ist natürlich ein Charme, diesem Team dann auch gut tut, gerade auch gegen die Eintracht. Auf jeden Fall. Ja, das ist natürlich, dann hast du einfach eine Mannschaft mit Qualität da stehen und die Eintracht hat es nicht auf den Platz bekommen, was mich ein bisschen geärgert hat, dass wir irgendwie immer gedanklich zu langsam waren an dem Tag. Ja. Und du bist eigentlich in jedem Zweikampf nicht als ja, als Sieger rausgegangen, sondern potenziell als Verlierer. Das war eine rundherum schwache Leistung. Und ich glaube, so muss man es halt auch sagen. Ist denn eigentlich jemand unserer Gäste schon da? Was meinst du mit Gäste? Ja, ob der Basti schon da ist, ich weiß ja, Basti müsste mittlerweile da sein und er war ja auch live in Dortmund und kann dann da vielleicht aus seiner Sicht nochmal was zu dem Spiel sagen. Basti. Happy Birthday to you. Ich habe gerade viel feiern hier. To you. Und reden nicht über irgendwelche dümmlichen Spiele. Hallo, heute ist die Jubiläumsfolge. Scheiße auf Dortmund. Wir könnten Kuchen essen. Ich habe gedacht, du kannst Kuchen. Ich habe gedacht, wir feiern jetzt hier und trinken. Und ja, lass mal feiern. Ich habe ein bisschen herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite vorweg. Jetzt, da gerät das Dortmund-Spiel tatsächlich ein bisschen in den Hintergrund. In erster Linie an René, aber natürlich an euch alle. 10 Jahre Eintracht-Podcast. Uns alle, du gehörst dazu. Ja, aber nicht seit 10 Jahren. Nicht seit 10 Jahren, aber laut meiner Liste bist du mittlerweile auch schon seit 172 Folgen mit dabei. Da ist die heutige nicht mitgezählt. Das ist schon stabil. Was war denn die erste Folge von Basti? Was die erste Folge von Basti war, das war die Folge 186 und das klang damals tatsächlich so. Oh, ich bin gespannt. Herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 186 und damit auch herzlich willkommen in der Saison 2015-2016. Mein Name ist René und wir haben heute die Hütte brechend voll. Es ist mit dabei die Alex. Hallihallo. Der Marvin. Nabend. Der Dennis. Hallo. Und wir haben heute zu Gast den Basti, der uns gleich ein bisschen was über ein wunderbar schickes Video erzählen wird. Hallo Basti. Servus. Servus. So, dann würde ich sagen, steigen wir mit dem Thema doch auch schon direkt ein. Neue Saison heißt auch immer gleich neues Trikot. Besser. Hier wird einmal in Weiß und einmal in Schwarz und Rot. Und zu dem Thema Schwarz und Rot habt ihr ein wunderbares Video gemacht, Basti. Du warst dort da irgendwie dran beteiligt. Erzähl mal. Genau, ich war quasi da für den fußballerischen Bereich zuständig von den Leuten von der Agentur Distrikt 10, die ich auf dem Weg natürlich lieb grüße. Und wir haben da über eine Woche hinweg haben wir quasi das Video gedreht, um quasi den Start des Verkaufs quasi zu promoten. Und da haben wir dann ein paar Eintracht-Spieler zur Verfügung bekommen und haben dann irgendwie probiert, ein emotionales Video zu machen, was quasi die Spieler und die Fans verbindet und auch so ein bisschen die Stadt repräsentiert. Also so ein bisschen, wir sind ein bisschen durch die Stadt gefahren, haben Graffitis abgefilmt und mehrere Sachen und haben probiert, das irgendwie emotional quasi in 3,5 Minuten zu packen. Und ich hoffe, es ist uns gut gelungen und die Reaktionen waren auch eigentlich ziemlich positiv. So kam das damals. Wir haben uns damals sehr lange und breit über dieses Video unterhalten und dann war er auf einmal dabei, der Basti. Da haben wir uns gedacht, der ist eigentlich ein ganz cooler Typ, der passt ganz gut. Ja. Wir haben auch viel positives Feedback, glaube ich, damals bekommen und haben gesagt, okay, den müssen wir öfter mal fragen. Und plötzlich warst du dabei, Basti. Schön, dass du da bist, ey. Ja, geile Story auch, wenn man überlegt, weil ich, Marvin und ich, wenn wir mal irgendwie 2, 3 Bier drin haben, reden wir oft darüber, was so in den letzten Jahren passiert ist. Krasse Nummer eigentlich. Ja, es hat sich echt viel seitdem getan. Wahnsinn. Das ist schon echt krass. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Auch bei der Eintracht, muss man sagen. Auch bei der Eintracht. Ich erinnere mich, also die erste Zeit, die wir so zusammen hatten, da haben wir uns, glaube ich, mehr aufgeregt als alles andere. Ja. Das machen wir doch heute auch noch teilweise. Also so ist das nicht. Ich erinnere mich an die Rotweinbande und alle möglichen Sachen. Und erinnert euch an die Aktion Team Marvin, als Marvin sich lustig gemacht hat, dass ein völlig verpixeltes Bild bei der Eintracht auf Social Media bei Instagram gepostet wurde. Ja, stimmt, die Nummer hatten wir ja auch noch. Woraufhin er blockiert worden ist. Ja, genau. Skurril. Das ist sehr skurril, wenn du überlegst, dass die Eintracht hat da auch echt einen Schritt gemacht. Liebe Grüße. Auf jeden Fall. Richtig in die richtige Richtung. Ist richtig viel besser geworden, muss man ja sagen. Heute haben wir nichts mehr zu kritisieren, da können wir es fast eigentlich nur loben tatsächlich. Ne? Ja, also dass wir nichts mehr zu kritisieren haben, das stimmt ja nicht. Es gibt ja immer... Nein, es ging nur im Social-Media-Bereich. Ja, das ist richtig. Nee, ich wollte gerade sagen, es gibt ja eine Person, die hat immer irgendwas zu kritisieren und das ist die Frau Alex, die müsste jetzt mittlerweile auch in der Leitung sein. Hallihallo. Ah, die Mono. Ah, guck mal hier. Du bist doch unten Mono. Mono. Da, der war was. Da war was. Kann auch Stereo. Ah. Und da ist die Bande doch schon gleich komplett. Deswegen dann jetzt an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an uns alle, an euch alle, dass ihr das mit mir gemeinsam seit diesen 10 Jahren in unterschiedlicher Konstellation und unterschiedlicher Länge hier aushaltet. Es ist zweitlängste Verhältnis, das du hast nach deiner Frau, oder? Lass mich kurzfristig überlegen. Ja. Glückwunsch an uns. Das wäre es jetzt gewesen, wenn sowohl dein Hund als auch dein Sohn beide 11 gewesen wären. Nee. Nee, aber das ist krass. Ich habe den René tatsächlich noch als Nicht-Daddy kennengelernt. Ja, das stimmt. Es war ein Jahr davor, als wir angefangen haben. Ich will jetzt keine Zufälligkeiten. Oh Mann. Ihr habt diese Beziehungsvergleiche aufgebracht. Oh Gott, Alex, mach mal ein bisschen runter, du. Mit deinem Micro. Ja, ja. Alex hat sich soundmäßig den Anfängen dieses Podcasts gerade eben wieder etwas angepasst. Die Retro-Technik ausgepackt. Ja. Okay. Wahrscheinlich immer noch das erste Headset. Ja, und irgendjemand fasst, glaube ich, sein Ladegerät gerade an. Nee, ich habe kurz losgelassen, um mein Mikrofon zu richten. Aber sobald ich meinen Laptop lade, fängt es an zu brummen. Bei mir ist es genau umgekehrt, das ist lustig irgendwie. Bei mir ist es. Wir könnten ja jetzt mal den direkten Soundvergleich machen, wie Frau Alex heute klingt und wie Frau Alex damals klang in der dritten Folge. Oh, spannend. Warte, können wir der Chronologie nach vorgehen oder haben wir Folge 1 und 2 schon gehört? Folge 1 lief schon. Wir haben auch schon über die erste Folge von Marvin gesprochen und auch schon über die erste Folge von Basti. Die einzigen, die noch fehlen, sind du und tatsächlich Dennis. Aber jetzt machen wir erstmal mit dir weiter. Folge 3, Alex, großer Auftritt. Herzlich willkommen zum dritten Eintracht Frankfurt Podcast. Heute nicht alleine, sondern mit der Alex als Co-Moderatorin oder wie wir das Ganze nennen wollen. Ja, wir hatten uns so ein paar Sachen ja vorher rausgesucht. Fangen wir vielleicht mit dem Rückblick auf das Stuttgart-Spiel an. Ich habe es nur am Fernsehen gesehen, Alex, du warst live in Stuttgart. Meinst du, René? Ein oder andere zu erzählen, was funktioniert hat oder nicht funktioniert hat. Genau, also ganz am Anfang hat es angefangen mit einem wahnsinnig schlecht organisierten Einlass. Ich muss dazu sagen, wir waren auch ein bisschen spät dran, relativ, weil wir waren so Viertelstunde vor Anpfiff am Einlass vom Gästeblock, der aufgrund der Bauarbeiten nur 5 Drehkreuze groß war. Was man nicht gesehen hat, war, eins der Drehkreuze war nur für Frauen reserviert und da waren sie auch ganz strikt. Das hat natürlich dazu geführt, dass der ein oder andere ein bisschen stinkig geworden ist, was dann auch sich da drin geendet ist, dass Ordner Karten zerrissen haben von Eintracht-Fans, die sich lautstark über die unorganisierten Einlasskontrollen beschwert haben. Das fing schon mal alles nicht so schön an und es hat insgesamt 20 Minuten gedauert, bis wir dann endlich am Platz waren, was eindeutig zu lang ist. Also eine Viertelstunde vor Einlass sollte normalerweise reichen, um drin zu sein. Geiles Thema. Ist aber auch so ein Thema, was sich über die Jahre hin immer wieder durchgezogen hat. Wir hatten immer wieder die Situation, wo wir uns drüber beschwert haben, dass irgendwie Einlasskontrollen oder sonstige Konstellationen, wo du einfach zu spät in den Block kommst. Mhm. Aber ziemlich gemäßigt, muss man sagen. Eine gemäßigte Alex, sehr, sehr sachlich und außerdem traurigerweise qualitätsmäßig tatsächlich besser als heute. Ja, 2020, was weiß ich. Also ich muss ehrlich sagen, naja, nicht alles besser geworden. Aber man muss ja auch mal dazu sagen, das war tatsächlich mein erster Podcast. Und der René hat lange vorher schon rumgemacht und immer wieder gesagt, ach, mach doch mit. Ich habe gesagt, wir wollen jetzt nicht ins Beziehungsding gehen. Ich kann dir zwischendurch mal einen Text schreiben, aber was sagen möchte ich auf gar keinen Fall. Also ich habe mich richtig geziert und für mich war das auch eine Überwindung. Ja. Da irgendwie Co-Moderatorin hast du ja gelernt, ne? Ja. Heute wieder. Ja. Oder wie auch immer wir das nennen wollen. Waren wir zwei in der Folge alleine? Ja. Ja. Okay. Das war die erste Folge und die haben wir zu zweit bestritten. Ich hätte gedacht, dass in Folge 3 auch schon der Sebastian damals. Nee, der war in Folge 4 dabei. Okay. Das ist ja sowieso ein cooler Punkt. Schön, dass du es ansprichst. Sebastian, jetzt mittlerweile nicht unter uns, aber zum Glück nur in der Podcast. Ansonsten noch live and well. Wir sehen ihn ja regelmäßig immer noch im Stadion. Mhm. Ist auf jeden Fall einer von vielen Wegbegleitern und Begleiterinnen eigentlich. Ne? Ist ja eine schöne Angelegenheit, Sebastian. Bei Twitter, glaube ich, immer noch Voodoo Bubble heißt er, glaube ich. Ne? Korrekt. Genau, und einer, der auch lange dabei war, insofern ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Guter Freund von uns, der Jesus. Also irgendwann haben wir dann einfach gesagt, Jesus, ja, aber der Jesus, auch ein Ur-Frankfurter, wohnt mittlerweile auch in Sachsenhausen, wir schreiben noch manchmal. Und der war ja auch lange dabei, früher unter dem unter dem Namen Alt-Adler-Blog firmiert, weil er halt auch einer derjenigen war, einer der ersten, würde ich fast sagen, die über die Eintracht geblockt haben. Ja, ne? Ist richtig. Und so kam er ja damals dann auch dazu, war auch, wie du schon sagst, lange hier mit dabei, die beiden. Ja, und irgendwann hat es halt einfach zeitlich nicht mehr so richtig gepasst, was ich einerseits immer noch schade finde, aber ich glaube, so ist es halt einfach auch. Aber auf jeden Fall sehr dankbar, dass beide hier auch lange mitgemacht haben. Das will ich auch mal ganz kurz sagen. Kannte sich irgendjemand vorher aus, in Anführungszeichen, dem echten Leben, oder haben wir uns alle nur über Twitter kennengelernt? Also Dennis kenne ich. Marvin. Halt, ne? Dennis und ich, wir sind lange sehr, sehr gute Freunde und also keine Ahnung, wir kennen uns, I don't know, ich von bin der Schule jetzt 35. Schon. Ja, ja. Ich kenne dich über fast 30 Jahre, kenne ich dich jetzt tatsächlich. Ne? Ich kannte also insofern, Sebastian vorher schon, weil wir bei derselben Firma arbeiten. Ja. Mhm. Aber gerade, wo wir gerade bei Jesus sind, das will ich auch noch mal ganz kurz sagen, das fand ich total toll damals, weil wir haben uns dann auch, wir haben dann auch immer so auch so viel fachlich diskutiert, also viel über Taktik und so weiter und so fort. Also von Jesus habe ich ganz, ganz viel gelernt. Deswegen, ja, an dieser Stelle nochmal viele Grüße. Und wer auch öfter dabei war, der ist mittlerweile nur noch ein bisschen bei Twitter unterwegs, schreibt für die FR regelmäßig noch, der Stefan Krieger beispielsweise, war ja auch zwischenzeitlich ein regelmäßiger Gast hier, ne? Der war auch das eine oder andere Mal als Gast hier mit dabei, genau. Mhm. Nur um die ganze Bande hier mal zu nennen, also viele Wegbegleiter, das ist eine richtig schöne Angelegenheit. So, das wollte ich jetzt gar nicht spoilern, aber ich wollte jetzt mal so ein bisschen auch mal auf die Geschichte eingehen. Ja, aber ich meine, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Unsere Gäste, die mit dabei waren, wo wir ja auch einfach über die Jahre hinweg immer wieder ganz viele mit dabei hatten, sowohl Eintracht-Fans, aber auch eben Podcaster, Blogger, Journalisten anderer Vereine, was sich ja auch einfach an unserer Hörerschaft abzeichnet, wo wir auch einfach ganz viele Fans von anderen Vereinen haben, die uns aber auch mittlerweile sehr regelmäßig hören und uns das auch immer wieder schreiben, dass sie einfach sehr dankbar sind, dass wir das machen, weil sie über uns halt eben auch nochmal einen ganz anderen Einblick in diese Eintracht-Thematik bekommen. Von daher auch vielen, vielen Dank an die ganzen Hörerinnen und Hörer da draußen, egal ob jetzt Eintracht-Fan oder Fan von anderen Vereinen, dass ihr uns seit so langer Zeit hier unterstützt. Mega. Ja, das ist mir, glaube ich, am meisten bewusst geworden, wie viele oder wie überhaupt so in dieser ganzen Blogger-Podcast-Wolke so die Community unterwegs ist bei unserem T-Shirt-Gate. Ah, weil da spricht einen ganz runden Punkt an. Ja, hau mal raus, erklär das mal, Alex. Das war eigentlich so also für mich ist das rückblickend der krasseste Punkt in unserer Geschichte. Ja. Es ist eigentlich so ein bisschen Jesus-Punkt, der damals mit dem Adler-Blog relativ erfolgreich war, einer der ersten Blogs, der überhaupt der Eintracht-Szene war oder überhaupt der erste Blog. Der hatte angefangen, für den Adler-Blog so ein paar Shirts zu machen, hier bei irgendeinem T-Shirt-Anbieter, wo man einfach Designs hochladen kann und dann bedruckte T-Shirts verkaufen kann. Ja. Wir haben das für den Eintracht-Podcast auch gemacht, relativ belanglos und simpel. Also ich glaube, auf dem Shirt stand Eintracht Frankfurt oder Eintracht Podcast von Fans für Fans, das Ganze in klassisch Areal Fett. Also wir haben uns null also wir haben dabei keinen Designer beauftragt. Genau. Nee, es hat, ich glaub, der Jesus tatsächlich hat da ganz viel selbst gemacht oder wir haben da auch so ein bisschen gemacht. Ich glaube, wir hatten am Ende wirklich irgendwie zwei Varianten, irgendwie mit Schriftzug und einmal Schriftzug vorne, Schriftzug hinten und dann hatten wir noch diese ein extra Ding, aber mehr hatten wir tatsächlich auch nicht gemacht. Und man muss halt auch dazu sagen, der Verkauf war entsprechend erfolgreich. Also ich glaube, ich habe von jedem Exemplar, was wir irgendwie hatten, mindestens zwei gekauft. Ja, das heißt, auch. Von den insgesamt verkauften 30 Shirts liegen alleine 10 bei mir im Schrank. Die anderen 10, wie man gerade gehört hat, bei René. Entschuldigung, Lagen. Ich habe selbstverständlich alle vernichtet. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang. In diesem Zusammenhang ganz wichtig. Für das Protokoll. Lagen. Lagen. Genau. Wahrscheinlich hat der Jesus auch noch ein paar zu Hause. Und eventuell gibt es den ein oder anderen Fan, der auch eins zu Hause gehabt hat. Ja, aber minimal. Aber dass wir wirklich was verkauft haben, war halt gering. Ja. Und irgendwann flatterte ein Brief ins Haus, beim Jesus damals, mit einer Abmahnung, dass wir das sofort einstellen sollten, weil wir die Wort- und Bildmarke Eintracht verletzt haben. Ja, mit einer Zahlungsaufforderung von, lass mich nicht lügen, 2000 Euro? Na, 1500 waren es. Was wir zu dem Zeitpunkt halt nicht wussten, wir sind da sehr naiv an die Geschichte damals rangegangen, dass die Kombination Eintracht plus eben das Schriftbild markenrechtlich geschützt ist. Genau. Ja. Das ja. Geile ist aber, dass im Zuge dessen ja die Eintracht auch festgestellt hat, dass sie viele ihrer eigentlichen Marken, die sie als solche beansprucht hat, auch gar nicht nach EU-Recht hat sichern lassen. Tatsächlich ist ihnen das erst in den Prozess aufgefallen, indem sie uns dementsprechend auf finanzielle Leistungen irgendwo verklagen wollte, was insofern eigentlich ganz schön war. Sie hätten ja im Endeffekt auch sagen können, oh, wir haben selber festgestellt, da lief sowas nicht. Gut, dass wir da mal geguckt haben. Aber Geld wollten sie halt trotzdem haben, ne? Geld wollten sie trotzdem haben. Sie haben auch da nicht mit sich verhandeln lassen, auch höhentechnisch, also von der Geldhöhe her nicht. Was aber halt wirklich der große, und das ist das, was die Alex meint, wo wir festgestellt haben, dass einfach diese Fanbase des noch damals der jungen Eintracht-Podcast sehr groß ist, dass wir halt einfach unwahrscheinlich viele Spenden bekommen haben mit dem Zweck quasi, diesen Betrag zu bezahlen. Wir haben es natürlich damals halt auch öffentlich gesagt, dass wir diese Situation haben, weil also viele gefragt haben, dann irgendwie so, okay, wir haben da mitgekriegt, irgendwas ist da, erklär mal. Und wir haben, glaube ich, knapp 1.000 Euro damals allein über Hörerspenden eingenommen. Und da waren auch ganz viele Fans von Wer war denn dieser Schalker Ex-Spieler? Da war doch irgendein Spieler, der uns Geld gegeben hat und nicht zu knapp. Das ist eine gute Frage tatsächlich. Weiß ich jetzt auswendig, ehrlich gesagt, gar nicht mehr. Ach, ich komme überhaupt nicht auf den Namen. Wer ist denn dieser Schalker Spieler, der die ganze Zeit am Twittern ist? Ex-Spieler, Hans Sapai. Mensch. Ach, stimmt. Ja, stimmt. Der hatte uns Geld geschickt, richtig. Genau, ich glaube, der hat 500 Euro oder so dazugegeben. Der hatte einen relativ großen Teil dazugegeben, aber wie gesagt, auch von anderen Vereinen. Es haben Hamburger gespendet, wir haben von Stuttgartern Geld bekommen, von Nürnbergern. Ich weiß nicht, ich habe mich in der Firma mit jemandem drüber unterhalten und der zückte dann auf einmal sein Portemonnaie und sagte, das ist ja Sauerei und drückte mir einen Zehner in die Hand. Und ich so, okay, geht. Mhm. Also, Kaffee für alle. Ja, das Traurigste ist tatsächlich, dass wir nichts davon veruntreut haben. Wir sind weder FIFA noch UEFA. Ja, tatsächlich. Wir haben alles genau zur Schuldentilgung genutzt, was dann für Jesus halt auch oder für Jesus dann auch im Endeffekt cool war, weil ich meine, ansonsten wäre der irgendwie da drauf sitzen geblieben und so konnten wir das alles auch damals schon durch die Spenden unserer Zuhörer, Zuhörerinnen, konnten wir das im Endeffekt minimieren und so war die Sache dann zum Glück dann auch irgendwann gegessen. Ne? Ja, das genau, und das Ganze hat auch medial irgendwie, also für unsere Verhältnisse damals einen riesen Einschlag gegeben, also keine Ahnung, auf Twitter ging es halt hoch und runter, dann irgendwann, ich glaube, die FR hat drüber geschrieben, also wurde tatsächlich auch viel darüber berichtet, also ist für mich so im Nachgang einfach so die Story, die mir aus den letzten 10 Jahren am krassesten auch im Gedächtnis geblieben ist. Mhm, auf jeden Fall ein Highlight, ja. Nicht das Interview, wo du Skippe beim Training interviewt hast, damals, als wir noch Videos gemacht hast und noch nervöser warst als bei der ersten Audioaufnahme? I was so in love. Oh. Das du und Skippe, ne? Also das, da war mir gleich klar, dass einiges schief läuft. Ja, also das, Basti, Story. Wenn du überlegst, wie viele Geschichten wir zuletzt dann immer noch über Skippe gehört haben, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, oder? Ja, ich hoffe nicht, dass irgendwelche Sachen auf seinem Laptop von dir drauf sind. Liebe Grüße. Was mir als Geschichte auch noch sehr in Gedächtnis geblieben ist, ist das Interview, was wir damals gemacht haben. Und jetzt setzt mein Gedächtnis wieder aus, mir fällt der Name nicht ein. Preuß, danke. Mit dem rappelnden Geschirrwagen. Oh, ja, das war damals auch. Wir haben tatsächlich das Ding als Video aufgenommen und standen im Eingangsbereich Vom Business Center und hatten unten die Stühle hingestellt und interviewt und wir haben Frau Alex dazu verdonnert, das Interview zu führen, weil irgendeiner musste sich ja dann auch noch um die Technik kümmern, da hatte ich eine gute Ausrede. Wir können auch einfach sagen, weil ich am besten aussah von uns allen. Das kommt noch erschwerend hinzu. Und sind mitten in diesem Interview und dann siehst du, da ist oben so eine Empore, so ein Gang, der halt quasi zu diesen einzelnen Businessräumen da geht. Und dann kommt rechts aus der Tür so eine Dame raus mit so einem Getränkewagen, wo halt Teller drauf sind und Kuchen und Gläser und Flaschen und Zeug. Und die muss halt komplett auf die andere Seite. Das sind irgendwie so 5-6 Meter. Und dieser Gang da oben oder der Boden ist halt gefliest. Und dann rollt die mit diesem Wägelchen in einer atemberaubend langsamen Geschwindigkeit darüber. Und du hörst halt nur noch rapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperapperap Aber es ist eine gute Folge geworden nachher. Ja. Da habe ich Blut und Wasser gespritzt. Wer sich das nochmal angucken will, es ist alles noch auf YouTube. Ihr könnt euch das alles noch angucken. Auch die Alex-Skippe-Interview-Nummer ist auch noch verfügbar. Sehr gut. Schon toll. So, könnt ihr euch an unseren ersten Fernsehauftritt erinnern? Bisschen indirekt, wie wir in der ARD-Sportshow zu sehen waren. Oder unser Werk. Mit dem Banner, was wir damals gemalt haben. Ja, das ist auch so ein Ding, was mir in Erinnerung geblieben ist. Das war, ich weiß gar nicht, in welcher Saison es war. Ich bin ganz schlecht in sowas behalten. Ich weiß nur, wir haben, glaube ich, gegen Leverkusen gespielt und im Spiel gegen Leverkusen sind, keine Ahnung, Leuchtraketen aufs Spielfeld geflogen, Silvesterraketen durch die Gegend geschossen worden und. Und es stand zu befürchten, dass wir, zumindest mal einen Fanausschluss bekommen, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, sonstige Sperren aufgedroht bekommen. Und irgendwie war es an der Zeit, mal dafür zu sorgen, dass egal wie man zu dieser ganzen Pyro-Diskussion steht, dass es auf jeden Fall Grenzen gibt und dass diese ganzen Chaoten einfach nur nervig sind, die Grenzen immer wieder überschreiten und wegen denen dann viele Fans nicht mehr zu den Spielen fahren können. Ja, ja. Und dann da gab es einen Banner, da stand drauf, keine macht den Chaoten, ihr nervt, und das war in der Saison 2012, 2013. Habe ich hier noch Fotos. Hier, die hatten wir auch damals veröffentlicht. Die hat der Stefan Krieger, über den wir gerade eben auch schon gesprochen hatten, gemacht. Und der hat uns die damals freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Lange. Also ich glaube, der hatte auch dafür Sorge getragen, dass wir in der Sportschau damit zu sehen waren. Und also ich mag es jetzt nicht beschwören. Also wir waren nicht die Einzigen, die an dem Spieltag Aktionen im Stadion gemacht haben. Also es gab mehrere Banner, die hochgehalten wurden. Wir waren mit, ich glaube, keine Ahnung, 100 Quadratmeter Tapetenbanner mit Sicherheit der größte. Hm. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das zum Schluss auch dazu beigetragen hat, dass wir in Anführungszeichen keinen kompletten Ausschluss als Strafe bekommen haben, sondern dass im Endeffekt, ich glaube, es gab eine Blocksperre, ne? Es müsste eine Blocksperre damals gegeben haben, ja. Ich glaube, das war dann das Spiel, wo es diese geile Nothing Else Matters Choreo gab. War unten der ich glaube, die, ich weiß nicht, ob es nur der 40er war oder ob alle drei Stehblöcke gesperrt waren. Und im Oberrang wurde dann im Prinzip die erste Strophe von Nothing Else Matters hochgehalten. Und unten im leeren Block war dann ein Riesenbanner, wo drauf stand Eintracht Frankfurt, Nothing Else Matters. Alex, ich merke, dein Langzeitgedächtnis funktioniert wesentlich sehr besser gut als meins. Sehr wahrscheinlich auch überhaupt dein Kurzzeitgedächtnis. Nicht, aber von der Choreo habe ich einfach ein Bild hier an der Wand hängen, weil ich die halt einfach so geil fand. Ah, okay. Ja, wir hatten ja gerade eben schon gesagt, dass wir auch sehr stolz sind, dass wir so großartige Hörer und Hörerinnen hier haben. Und wir hatten ja im Vorfeld auch aufgerufen, schickt uns Glückwünsche, Sprachnachrichten etc. Und da haben wir eine ganze Menge bekommen. Und ich suche da jetzt mal zwei von aus und die lassen wir jetzt mal laufen. Dann fangen wir mal mit dem hier an. Gute und Grüße aus Mittelstadt. Genau gesagt vom Mittelstädter Volkskurier. Ja, hier in Mittelstadt haben wir immer noch nicht so ganz den Tod von Klaus Mittelmann. Ja, verkraftet, immer noch ganz tragisch, was da vorgefallen ist. Aber umso schöner ist natürlich, wenn man sich ablenken kann mit so erfreulichen Ereignissen, wie jetzt zum Beispiel das 10-jährige Jubiläum vom Eintracht-Podcast. Na, gekommen sind wir eigentlich über 93 zum Eintracht-Podcast, da wir prinzipiell nicht Eintracht-Fans waren. Mittlerweile freuen wir uns aber trotzdem wöchentlich auf eine neue Ausgabe und die Eintracht hat auch schon einen Sweetspot bei unseren Fußballherzen hier in der Redaktion gefunden. Von dem her, alles Gute, bis bald, eure Mittelstädter. Das war der Andreas, der macht den Twitter-Account für den Mittelstädter Kurier, nicht Anzeiger. Ah, Kurier, okay. Genau, das ist quasi ja ein Spin-off von 93 oder einem Thema, was in 93 entstanden ist. Basti hatte ja vorhin schon gesagt, dass über die letzten Jahre unwahrscheinlich viel hier entstanden ist. Ich glaube, das gehört so zu diesem ganzen großen Kosmos einfach mit dazu. Ja, vielen Dank, liebe Grüße an den Herrn. An den Andreas. Meint wir, an alle. Ja, ich, vielleicht meint er wir, meint er den ganzen, die ganze Redaktion wahrscheinlich. Ja. Ja, cool, liebe Grüße. Freut mich, dass von 93 auch andersrum Leute hierher kommen, weil eigentlich war es, glaube ich, andersrum. Ja. Ja. Ist ganz interessant, ne? Ich meine, hat hier so ein bisschen angefangen, genau, dann bist du mit Axel dann auch zu 93 dann gegangen. Das habt ihr also auch so ein bisschen gegründet. Ihr habt ja letztens auch mal ein bisschen über die Entstehungsgeschichte von 93 berichtet. Das ist ja auch eine Erfolgsgeschichte, will ich meinen, ja, auf jeden Fall. Und dann interessant zu sehen, dass dann gerade so der die ganze Mittelstand-Sache dann sich so verselbstständigt hat in diesem Twitter-Universum. Ja, vielen Dank auf jeden Fall an die Nachricht. Ich würde mal sagen, wollen wir mal ein bisschen weitermachen mit dem, was wir uns jetzt in der, was jetzt in der letzten Zeit passiert ist bei der Eintracht oder was jetzt kurz bevorsteht. Wollt ihr nochmal über Dortmund sprechen oder wollen wir jetzt eigentlich schon mal sagen, wir gucken mal, was mit Salzburg ist? Also ich muss nichts mehr über Dortmund sehen. Also Dortmund ist, glaube ich, auserzählt. Sehr gut. Es hat funktioniert, bei euch hat das Blitzding alles funktioniert und jetzt gehen wir auf das Spiel, was am Donnerstag so wichtig ist. Ja, liebe Leute, bisschen ärgerlich tatsächlich, dass Hinteregger nicht spielen kann. Ja, ist aber ansonsten, gesperrt. Aber ansonsten? Naja, und Dost ist ja auch noch so die Frage, ob er jetzt spielen kann. Da war ja auch die Aussage von Hütter heute, dass man jetzt gucken muss, wie die letzten Trainingseinheiten ablaufen. Wobei ich ganz ehrlicherweise sagen muss, zumindest aus meiner Sicht gesehen, ich setze jetzt großartig nicht mehr auf Dost. Da habe ich jetzt zu oft dran geglaubt, dass das funktioniert in den letzten Spielen, aber er wirkt für mich auch nach wie vor irgendwie so ein bisschen als Fremdkörper und ich setze da jetzt nach wie vor, würde ich jetzt eher mein Geld auf ein Silva und ein Paciencia setzen, ganz ehrlich. Ja, aber was ist denn da los mit dem? Habt ihr auch das Interview vom Hübner gelesen, wo er irgendwie gesagt hat, ja, das ist alles darauf zurückzuführen, dass der im Sommer nicht trainiert hat und, aber ich glaube, perspektivisch haben wir da einen guten Transfer gemacht. Also, ja, aber was für eine Aussage? Perspektive? 2023, 2024, wenn er kurz vor der Rente steht oder was? Ja, und was hat er denn die ganze Zeit? Also ist der wirklich verletzt oder, ich verstehe das alles nicht. Was hat es denn damit zu tun, wenn der rumkotzt, dass der nicht trainiert hat im Sommer? Was ist das denn für eine Aussage? Das verstehe ich nicht. Dann hat er irgendwie gesagt, ja, und das ist ja dann auch ein Kopfding, ganz ehrlich, wenn er das weiß, ist dass es ihm nicht gut geht und dann gibt man auch nicht 100%. Ja, also. Basti, was meinst du damit, Hübner in der Natsche? Ja, der äußert sich monatelang nicht, weil obwohl er mit Sicherheit auch Aktien hat in diesem, ich nenne es jetzt trotzdem vorschnell bewerteten, abgefuckten Transfersommer, meldet er sich jetzt mit so einer halbgaren Ausrede, dann behalt lieber bei, dass du gar nichts sagst und arbeite weiter, dass es nächsten Sommer besser wird. Also was ist das denn für eine Aussage? Das ging mir eh auf den Sack, ne? Also perspektivisch haben wir mit Dost einen guten Einkauf. Was für eine Perspektive. Leute. Der Typ ist halt auch echt schon alt. Also, ne, ist nicht böse gemeint, ne? Aber Bas Dost ist jetzt eigentlich nicht, ist kein Perspektivspieler, wie es beispielsweise jemand war mit Aller damals, ne? Wo du gesagt hast, okay, klar, selbst wenn der jetzt ein bisschen. Wenn Dost scored, kannst du den nicht weiterverkaufen. Ja, das ist richtig. Das kannst du vergessen. Und selbst wenn du den weiterverkaufen kannst, dann machst du so viel Verlust damit, das lohnt sich halt vorne und hinten nicht. Der Transfer Dost hat ja eigentlich genau den Sinn gemacht, dass du gesagt hast, der soll uns sofort helfen, kostet genau. Auch seine, am Ende haben wir ja glaube ich 7-8 Millionen in Anführungszeichen nur bezahlt, der sollte ja erst 11 oder was kosten. Also da merkst du, das ist normalerweise für die Eintracht ein Spieler, den holst du, der macht seine sicheren 10 Buden und dann ist okay, aber er muss spielen und er hilft dir sofort weiter und so weiter. Ich glaube, so war geplant. Wenn du natürlich jetzt anfängst mit so Bullshit-Gelaber, muss man ja wirklich sagen, von wegen, ja, der braucht jetzt nochmal eine Saison, dann braucht er eine gute Vorbereitung, dann ist er wieder dabei. Ich muss wirklich sagen, wir können froh sein, wenn er dann mal am Stück ein paar Spiele macht, weil momentan, wenn du das dir anschaust, er ist ja wirklich momentan noch mehr verletzt oder mehr fällt er aus, als dass er wirklich uns hilft. Und wenn er dann mal spielen kann, weil er fit ist, dann heißt es ja auch nicht, dass er in die Mannschaft gerade passt oder dass das System gerade ein Dost braucht. Also es nervt mich sehr und es fuckt mich auch so ein bisschen ab, dass natürlich dann diese Ausreden jetzt kommen. Auf der anderen Seite, wenn er sich äußert, was will er sonst über den Transfer sagen? Wenn er, ja, aber wenn dann soll er doch gar nichts sagen. Gar nichts. Bullshit. Gar nichts sagen. Ne? Ja, genau. Einfach gar nichts. Ja. Genau. Ich verstehe es halt nicht, weil ganz ehrlich, Dennis, du sagst ja vollkommen recht, Warum sagt er überhaupt was? Was ist da, was ist jetzt überhaupt Sinn der Sache? Lass doch einfach Bas Dost irgendwie wieder gesund werden und wir wissen um die Problematik, aber hängt das Ding jetzt auch nicht großartig auf, weil es ist halt einfach ärgerlich, dass wir eigentlich jemand mit einer Option gekauft haben, dass er sofort spielen kann. Das ist momentan nicht der Fall und dementsprechend mussten wir uns ja über Alternativen überhaupt Gedanken machen und da könnten wir jetzt mittlerweile fast froh sein, dass Silva das momentan so ein bisschen annimmt, auch wenn ich glaube, dass Basti auch noch so ein paar Probleme mit Silva hat, ne? Ja, ich meine, wie gesagt, er hat es ja gegen Leipzig zumindest gezeigt, was er drauf haben könnte. Mhm. Trotzdem, weil ich werde mit dem nicht warm irgendwie. Auch es gab in Dortmund auch paar Szenen, wo er sich ganz merkwürdig fallen lässt und so. Ich finde das einen strange Typen, bin aber der Letzte, der sich beschwert, wenn der 40 Tore macht. Also, aber wo ich mich letztens daran erinnert habe, war, als Ante Rebic ganz neu war, viel noch über den Gemetzeke haben. Gab es hier eine Folge, da haben Marvin und ich gesagt, irgendwie ist der ganz geil und irgendwie fast anderthalb Jahre später ist der erst durchgestartet. Ich habe bei manchen Spielern habe ich immer so ein Gefühl, wartet mal ab so. Mhm. Bei Silva nicht. Bei Silva habe ich dieses Gefühl, der hat gute Qualitäten, aber ich kann mir nicht vorstellen, also es ist nicht so, dass ich habe Gacinovic am Anfang immer verteidigt. Ja. Ich habe viele Spieler, wo ich das Gefühl hatte, die können vielleicht mehr, zeigen es gerade nicht. Haller habe ich am Anfang auch gegen sehr, sehr viele Widerstände verteidigt, auch bei Twitter. Ja, stimmt, weiß ich noch, ja. Mhm. Ja, also. Ja, aber das sind alles Leute, die eine ganz andere Ausstrahlung haben. In Silva strahlt für mich so was Dievenhaftes aus. So, ich sehe nicht, dass der sich auf dem Platz zerreißt oder ich habe auch nicht den Eindruck, dass der wirklich Bock auf Frankfurt, auf die Eintracht hat. So, da ist nichts mit, wo du eine Connection zu dem Spieler aufbauen könntest. Und dazu kommt dann halt noch eine sehr schwammige Leistung. Also, da ist auch nichts, was er dir anbietet, wo du drauf aufspringen könntest und sagen könntest: warte mal ab. So, alle anderen bieten dir das. Sogar ein Gacinovic, der mir hardcore die Nerven raubt in jedem Spiel. Aber trotzdem, der läuft wie ein Blöder. Der ist hier angekommen. Du merkst es, der will. Bei einem Silva, den Typ, den kann ich überhaupt nicht greifen. Also auch nicht so als Typ irgendwie. Ich hab null Bindung irgendwie zu dem. Das ist ganz komisch. Ja, ich glaube auch, dass das eine Episode bleiben wird. Ich weiß nicht, wie lange die noch dauern wird, aber ich sehe es auch nicht, aber wie gesagt, bei solchen Themen ist man ja immer dann froh, wenn man Unrecht hat. Bei Bas Dost sieht es fast sogar schon anders aus. Den finde ich als Typ eigentlich ganz geil. Also ich finde den als Typ geil und ich kann mir auch Szenarien ausdenken, wo der dann trotzdem ein ganz wichtiger Typ wird. Wenn die Eintracht wieder ein bisschen mehr Sicherheit in ihr Spiel kriegt und viel öfter in den Strafraum kommt, dann ist er derjenige, der die Dinger reinhaut. Nur sind wir halt aktuell nicht in der Situation und er ist auch noch nicht fit. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es für die Saison eine Option wird. Wer weiß, vielleicht ist es nächsten Sommer anders. Das sind alles Sachen, ja, aber ich will da jetzt auch gar nicht zu krass in die Bewertung gehen, weil dafür ist dann vielleicht auch der Sommer da. Ja, ich kann mal ganz kurz, aber ganz kurz, das ist ja genau der Punkt. Hier geht es ja nicht um irgendwelche emotionalen Dinge. Es ist halt einfach schlichtweg vollkommen schade, dass Bas Dost uns nicht zur Verfügung steht. Das ist ja das Einzige. Genau. Ja. Ich glaube, dem kannst du auch nie was vorwerfen, wenn er spielt. Der hat auch eine gewisse Aggressivität. Ich glaube, das ist auch so ein ehrgeiziger Typ, das haben wir ja schon öfter gemerkt. Es ist einfach schade, dass er uns aktuell nicht zur Verfügung steht. Ne? Und das ist halt so der Punkt. Wo man denkt, der könnte ja so, das ist ja schon ein Unterschiedsspieler, der auch wahrscheinlich den Gegner auch mal zur richtigen Zeit anfuckt, ihn nervt und so weiter und so fort, wo Reibereien passieren, die im Stadion aber das Gefühl vermitteln, dass du jetzt plötzlich als Fan auch wieder komplett drin bist. Ich glaube, Bas Dost ist so ein Spieler, wenn der sich mit einem Gegenspieler zofft, dann habe ich auch richtig Bock, da emotional drauf einzusteigen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, genau. Bin ich voll bei dir, Marvin. Auf jeden Fall eine Sache, was mich, ich will jetzt nicht schon wieder drauf rumreiten auf den Aussagen von Hübner etc., aber das wundert einen doch noch mehr, dass wenn du weißt, dass ein Spieler nicht fit ist und dass er auch Probleme hat und die Aussagen von Dost vor der Pause waren ja schon, mal sehen, ob ich 2-3 Spiele am Stück machen kann, aber ich bin im Moment nicht so, der Körper macht nicht so mit, finde ich ja dann noch skurriler, erstens, dass wir nicht noch weiter verpflichtet haben, dass wir dann aber eventuell auch mit Dost, der ja laut Hübner jetzt ja ein Perspektivspieler sein soll, nicht nachgelegt haben, jemanden, der uns jetzt sofort hilft. Und dann kam ja heute oder gestern, wann war denn das Kicker-Interview mit Hübner? War das auch im selben Zusammenhang? Da war ja die Aussage drin. Um diese, das war in der, ja. Das war doch auch diese Aussage mit, es gibt keine festgelegte Kaufoption eigentlich in dem Sinne, dass keine Kaufsumme festgelegt wurde, weder für Silva noch für Rebic. Wurde auch gesagt, was ist denn das für ein seltsames Gemache da? Klar, es war sehr kurzfristig, wir konnten uns auf keine Summe einigen oder was da gesagt wurde. Trotzdem auch, also ja, habe ich immer so ein bisschen Angst. Das wird im Moment wieder ein bisschen unprofessionell. Es wirkt einfach unglaublich unprofessionell, wenn du einen Vertrag machst mit einer Kaufoption und dann keine Summe reinschreibst und sagst, wir müssen uns dann irgendwie mal zusammensetzen. Es gibt ja gar keine Kaufoption. Nee, ich wollte gerade sagen, es gibt gar keine Kaufoption. Ich glaube einfach, dass diesen Deal habe ich sogar dann in dem Sinne verstanden, dass du sagst, du willst unbedingt Rebic loswerden. Und ganz ehrlich, als der Tausch gemacht wurde, haben wir auch gedacht, geil, Silva ist echt eine gute Kategorie, vielleicht kriegen wir den hin. Hätte ja sein können. Ich glaube einfach, dass da nicht die Zeit war, beziehungsweise, dass der AC Mailand vielleicht zu viel wollte und die Eintracht gesagt hat, nee, das machen wir auf keinen Fall. Im Endeffekt ist die Eintracht... Aber okay, weil ich habe das so gelesen, auch bei Rebic, auch bei dem Deal, die Aussage war, Mailand besitzt eine Kaufoption und die ist festgeschrieben im Vertrag. Es ist aber nicht reingeschrieben, für wie viel Geld. Das ist für mich... Ja, dann keine Kaufoption. Kaufoption ist ein Betrag. Die normale Möglichkeit, die jemanden zu kaufen. Es ist aber skurril eigentlich. Also ich verstehe schon auch euer Argument, sondern wo ich eigentlich drauf hinaus will, ist, man muss ein bisschen aufpassen, dass hier diese Professionalität, und wir haben doch gerade auch am Anfang drüber gesprochen, geht über Social Media etc., die Professionalität, die Eintracht Frankfurt die letzten Jahre sich aufgebaut hat und auch sehr gut nach außen hin vertreten hat, darfst du jetzt nicht durch so komische Aussagen, Situationen und auch durch komische Entscheidungen jetzt nicht gefährden, finde ich. Also für mich ist das was, da läuft mir das kalten Rücken runter und ich denke, was ist denn das für eine unseriöse Aussage? Auch wie ihr es schon sagt, eine Kaufoption, dann nenn es nicht Kaufoption. Ja, dann ist das keine Kaufoption, sondern dann ist das irgendwie, was weiß ich, so ein Vorkaufsrecht oder irgendwas, dass du quasi, bevor du ihn an einen anderen Verein abgibst, du quasi erstmal mit Milan sprechen müsstest, ob sie quasi bereit wären, zu dem Preis den Spieler dauerhaft zu verpflichten. Aber ich habe das hier gerade nochmal nachgelesen, es wurde nicht von Kaufoption gesprochen. Ja, eben. Also es wurde explizit gesagt, warum im Sommer keine Kaufoption ausgehandelt wurde, erklärte Bruno Hübner am Montagnachmittag. Dadurch, dass es auf die letzten Minuten stattfand, konnten wir uns auf keine Summe einigen. Also es wurde keine Kaufoption ausgehandelt, weil keine Summe genannt werden konnte. Weil ich habe in zwei Quellen gelesen gehabt, unter anderem auch auf Hessenschau eben, dass sie eine Kaufoption besitzen. Oh, das muss ich aber jetzt nachgucken. Nee, wirklich auch. Jetzt bist du aber zum Nestbeschmutzer. Nee, das ist gar nicht böse, sondern es ist im Endeffekt ja, die Sachen sind ja eigentlich schon, ich verstehe auch den Hintergrund, ich dachte aber auch, ich habe es auch irgendwo anders noch gelesen, wo im Endeffekt vielleicht dann auch nicht auf das Interview im Kicker eingegangen wurde, sondern von vorher. Also ich meine, es war vorher mal nämlich die Rede davon und da wurde es auch nicht verneint, aber müssen wir ja auch gar nicht, Dennis, ich will ja auch hier nicht Kickerei. Jetzt ist vorbei. Der Originalvertrag beinhaltete keine Kaufoption, eine solche soll allerdings noch nachträglich eingearbeitet werden, hieß es von Seiten der Hessen. Das heißt, diese Einarbeitung ist offenbar bislang nicht passiert. Aber es ist doch schön, wenn wir dahingehend jetzt eine Klärung für uns alle schaffen, dass es diese Kaufoption offenbar aktuell nicht gibt. Also ich finde ganz ehrlich, Dennis, dieser Deal ist das kleinste Problem in diesem Transfersommer, muss ich sagen. Darum ging es mir auch gar nicht, sondern eher, gut, dann habe ich das im Endeffekt wirklich ein bisschen falsch beim Überlesen, habe ich einfach dann nicht richtig anscheinend genau genug geschaut. Mir ging es eigentlich darum, dass es für mich alles wieder etwas unprofessionell wirkte. Das ist einfach so das, wo ich gedacht habe, Leute, ihr habt natürlich recht, das war das Beste, was uns passieren konnte jetzt noch, dass man im Endeffekt, es wurde ja auch versucht, da noch was zu reißen. Jeder hat sich auch von Seiten der Eintracht sicherlich mehr von Silva erwartet. Auf der anderen Seite muss man einfach gucken, was die Zeit jetzt bringt. Ich finde es ein bisschen schade und das hat einfach dazu gepasst, diese Aussage mit Hübner, was wir ja vorhin auch dann noch angesprochen hatten, sind alles für mich Indizien, dass da momentan wieder alle sich ein bisschen mehr an die Nase, an die eigene fassen sollten und entsprechend auch einfach ein bisschen souveräneres Auftreten bringen sollten. Wenn das im Endeffekt hier auch so dann gar nicht benannt wurde als Kaufoption oder das dann Dings, dann nehme ich das natürlich gerne wieder auf meine Kappe und sage, okay, dann habe ich das eben im Endeffekt so ein bisschen beim Überlesen falsch reininterpretiert oder falsch genommen. Auf der anderen Seite, es geht ja mir eigentlich gar nicht drum, ob da eine Kaufoption drin ist oder nicht und ob die dann offen ist oder Dings. Das spielt für mich eigentlich gar keine Rolle. Ich finde es einfach alles ein bisschen, so ein bisschen lax. Es wird im Moment wieder so ein bisschen, das läuft schon, die Eintracht, wir machen das schon, wir sind ein super Verein und wir sind hier klasse. Man ruht sich schon wieder, finde ich, so ein bisschen auf den Lorbeeren auf, die man die letzten Jahre hart erarbeitet hat. Und das will ich einfach da verhindern eigentlich auch damit, dass die Leute einfach mal konkreter danach geschaut wird. Du hast mit dem, was du sagst, voll recht. Also ich finde es gerade auch super kacke, dass so viele Sachen, die in der Vergangenheit gut gemacht wurden, gerade gar nicht gut gemacht werden. Mich hat es total genervt, dass wir 2 Spiele mal gewonnen haben oder auch nicht verloren haben über 4 Spiele. Und dann stellt sich ein Bobic hin und sagt, ja, die Kritik im Winter, die war jetzt, die finde ich lächerlich. Jetzt wird wieder so ein Spiel wie gegen Dortmund abgeliefert und dann kommt ein Bruno Hübner und sagt, ah ja, der Dost ist ja Perspektivspieler. Ey, da könnte ich kotzen. Was ist denn da los? Macht ihr alle die Augen zu oder was? Die Kritik ist nicht lächerlich. Es wurde einfach Scheiße eingekauft und es wurde kein Perspektivspieler verpflichtet, weil weder Dost noch Ilsanka irgendwie unter den Stempel passen. Und das ja, ist wobei, einfach also Scheiße. Ilsanka ist jetzt, ne, bei allem Respekt, Ilsanka, das muss man jetzt auch noch mal ein bisschen abwarten. Ich merke, du hast anscheinend ziemlich viel mit dem Hauptmaster abgehangen in der letzten Zeit. Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken, was euch so gerade wütend macht. So. Also, ja, ohne Wissen, ich verstehe es jetzt gerade nicht, weil ganz ehrlich, der Ilsanka, ne, wir haben echt auch schon über den gesprochen, aber den muss man jetzt auch erstmal ankommen lassen. Ne? Ja, aber ich sag gar nicht, dass der schlecht ist. Ich sag nur, dass es kein Perspektivspieler ist. Das ist kein Spieler, den ich diese Saison gekauft habe, um von dem die nächsten 3-4 Jahre zu profitieren. Ja gut, aber wen ersetzt er denn? Er ersetzt Fernandes, der ist auch kein Perspektivspieler. So. Das ist leider richtig. Ich finde tatsächlich, wir haben es ja gesagt. Das ist das Einzige, was wir im Winter tun mussten, oder was? Fernandes zu ersetzen. Nein. Mehr Probleme haben wir nicht. Und das ist doch das, was ich sage. Ja, aber darüber haben wir doch schon gesprochen. Aber ich finde trotzdem, dass ihr die Angst habt, dass hier irgendwie wieder was passiert wie in alten Zeiten. Das sehe ich gar nicht. Wir haben doch vorhin drüber gesprochen, so was für eine Zeit willkommen, wo ich hier angefangen habe, dabei zu sein, da haben wir über Fee geredet, über Eigner und was weiß ich, was für Bratwürste hier noch so waren. Natürlich gibt es Sachen, die man kritisieren kann. Und das mit dem rechten Mittelfeldspieler ist meiner Meinung nach immer noch fahrlässig, obwohl Chandler dann getroffen hat. Die Aussage von Bobic ist auch nicht schlau. Aber das sind für mich tatsächlich Kleinigkeiten, die bei mir keine Stimmung umwandeln. Also ich bin eher froh, dass die Mannschaft nicht wie andere Mannschaften, die wir auch schon gesehen haben, die Rückrunden unter Schaf gespielt haben oder so, dass die sich haben gehen lassen. Nein, die sind natürlich nicht voller Selbstvertrauen aus diesem Winter gekommen, haben trotzdem diese Spiele gewonnen. Egal wie, das ist dann auch egal. Ganz ehrlich, wenn man irgendwann vom Spiel sagt, ey, es geht jetzt nur darum, die Punkte zu holen, dann ist da was dran, finde ich. Ich bin bei dir und die Diskussion, die du jetzt gerne führen würdest, die führe ich gerne mit dir im Sommer, wenn man Bilanz ziehen kann wirklich und sagen kann, okay Leute, Dominic Kor, kompletter Fehleinkauf, So hat nichts gebracht, Dost hat nichts gebracht, Silva hat nichts gebracht, du hast Jovelic dann verliehen und da hast es nicht dabei. Es gibt 5, 6, 7 Punkte, die ich dir jetzt aufzählen kann, die wirklich dramatisch sind und die uns wirklich diesen nächsten Schritt, den wir hätten gehen können, mit diesem erstmalig vielen Geld im Sommer. Also wann hat die Eintracht so viel Geld im Sommer ausgegeben? Noch nie. Und ich fühle das auch, dass das nicht ideal gelöst wurde, aber wer weiß denn, was jetzt in der Rückrunde noch passiert, weil überlegt euch, wie schnell man auch Spieler abschreibt, wie ungeduldig man ist. Gerade bei So, der ist wirklich erst ein bisschen länger als ein halbes Jahr hier. Das kann trotzdem sein. Klar. Bei So bin ich gar nicht ungeduldig. Also von dem verspreche ich mir auch noch ein bisschen was. Das ist bei einem Chor wieder ganz anders. Genauso verspreche ich mir auch nichts mehr von Dost, der nur alle 3 Spiele mal eine halbe Stunde im Einsatz sein kann. Aber ich muss doch auch nicht bis zum Sommer warten, um irgendwie zu erkennen, dass gerade nicht alles rund läuft. Ja, ja, ich finde, es gibt trotzdem zwischen, also wie du es eben formuliert hast, war es mir ein bisschen zu dramatisch, muss ich sagen, weil das hörte sich so an, als wenn die Eintracht wieder jetzt in den Abgrund steuert und das sehe ich halt gar nicht. Nicht in den Abgrund, aber wir sind von einem Weg abgegangen, den wir eigentlich eingeschlagen haben. Wo sind denn die jungen Spieler, die wir noch mit in unseren Kader reinholen, weil wir denken, von denen kommt noch ein bisschen was? Wir haben Tutter in Belgien und wir haben Gewellig. Wir haben Dika in der Mannschaft, wir haben Touré in der Mannschaft, also. Aber warum sind wir denn den Weg nicht weitergegangen? Das war doch erfolgreich. Stattdessen holen wir Erik Durm, Dominic Kor, Bas Dost, Ilsanka. Das sind keine Transfers, wie wir sie in den Jahren davor gesehen haben. Ich weiß genau, auf welchen Punkt du auch hinaus willst, Alex. Ich gehe da auch fast komplett d'accord mit. Das Problem ist, glaube ich, aber, dass du natürlich eine gewisse Festigung, du hattest wieder harte Abgänge, du hattest Schwierigkeiten, auch hier ein Konzept, im Endeffekt hat ja ein Hütter auch vorher schon gesagt, ich möchte eigentlich das System umstellen. Es ist ja, wir spielen ja momentan eigentlich mit Hütters Wunschsystem. Als er hier ankam, hätte er das ja schon so gerne gehabt. Jetzt baut er so langsam die Punkte um. Ist natürlich auch dieses Perspektivspieler holen und Dings. Vielleicht hat der Markt einfach da auch keine Perspektive im Endeffekt so zugelassen, die im Endeffekt finanzierbar war. Die Entscheidungen waren ja offensichtlich dann auch so, dass man gesagt hat, okay, lieber bezahle ich 9 Millionen für einen Chor, das ist ein gestandener deutscher Junge, Spieler und so weiter, anstatt zu sagen, ich investiere 5 Millionen, 6 Millionen in Spieler aus, was weiß ich, der zweiten französischen Liga, weil der im Endeffekt auf der Position vielleicht auch was bringen könnte, aber da können wir es nicht einschätzen. Das sind natürlich ein bisschen Sicherheitsbedenken, die vielleicht aber auch damit gedacht waren, hier ein bisschen mehr Grundlage, mehr Vertrauen in die Mannschaft zu schicken, dass das alles jetzt so ein bisschen dann jetzt in die Hose mal gegangen ist. Die These für die Sommerdiskussion, die der Basti dann gerne führen möchte, mit weniger Geld in der Tasche hat die Eintracht besser auf dem Transfermarkt agiert wie mit Geld in der Tasche. Weil da waren nämlich so Sicherheitstransfers wie 10 Millionen für Dominic Chor überhaupt nicht möglich. Weil 10 Millionen war das Gesamte, was wir zur Verfügung hatten. Und da musste man kreativ werden und schauen, dass man mit dem Geld irgendwas draus macht. Und mit dem wenigen Geld haben wir was draus gemacht. Nur ganz momentan kurz. Ist mein Gefühl, dass wir mit dem vielen Geld nichts draus gemacht haben. Okay, Alex, verstehe ich. Wollen wir trotzdem versuchen, diese Diskussion im Sommer zu führen, weil wir können Stand jetzt gar nicht ändern. Denn die Eintracht hat ein Spielerpotenzial, was jetzt im Endeffekt du in dem aktuellen Kader siehst. Und es gibt keine Option, selbige irgendwie nachzufüttern, weil das ist jetzt der Kader, mit dem die Eintracht die letzten Spiele bestreiten muss. Ich finde, das ist eine Diskussion, die man führen kann. Hast du voll recht. Ich bin da nur an der Stelle einfach ein bisschen nachtragend. Und das ist halt das, was mich momentan an jedem Spieltag einfach sauer macht. Das Ding ist, ich verstehe das, wir hatten das teilweise ja auch schon angesprochen, Basti und ich, wir haben ja auch schon bei Fußball 2000 auch hier im Eintracht-Podcast oftmals darüber gesprochen. Das ist nur so, weil das ist auch ein latent und auch durchaus, ja, wie soll ich sagen, akzeptabler Vorwurf, den man auch machen kann, aber jetzt müssen wir erstmal darüber sprechen, wie die nächsten Spiele bestritten werden können mit dem aktuellen Spielerpotenzial und vielleicht reden wir am Ende der Saison trotzdem noch ein bisschen anders, weil sich der ein oder andere Spieler überaus positiv entwickelt hat, was wir davor gar nicht gedacht hätten. Deswegen lass uns doch einfach mal mit dem aktuellen Kader über den aktuellen Kader reden und den auch dementsprechend dazu nehmen und zu sehen, okay, wie ist es dann gegen Salzburg möglich? Denn man muss schon sagen, Salzburg ist eine Mannschaft, die natürlich eine gewisse Stärke hat. Wir sind alle froh über die Abgänge, unter anderem Haaland, der jetzt und denen logischerweise nicht mehr zur Verfügung steht, weil er gegen uns, gegen Dortmund schon getroffen hat. Das ist einer der Spieler. Aber würdet ihr denn aktuell vor dem Salzburg-Spiel, würdet ihr da großartig Veränderungen vornehmen oder würdet ihr weitestgehend bis auf Hinteregger, der dementsprechend gelb-rot gesperrt ist, etwas tun? Gut, die Frage ist dann, ob du nicht sogar das System nochmal verändern musst, denn ich tue mir ein bisschen schwer mit Abraham und wen stellst du da hinten dann mal mit Touré auch noch in die Mitte ziehen und dann rechts Chandler spielen lassen? Ilsanker. Okay. Ich würde es beibehalten tatsächlich. Also die müssen die Viererkette jetzt durchziehen. Wir können jetzt nicht immer so sagen, ah, oh, bitte, ich habe Angst, mache jetzt Fünferkette. Du musst dich jetzt eingewöhnen in dem System auch im Europapokal. Du musst sagen, Abraham und Ilsanker spielen Innenverteidigung, dann tust du Hasebe auf die 6 ziehen, wo Ilsanker war, spielst 4-3-3 wieder, dann hast vorne Gacinovic, Kostic und Silva, Rode, So und Hasebe im Mittelfeld, ja, und dann Touré, Indika auf den Außen. Und, also ich würde da tatsächlich außer zwangsweise Hinteregger gegen So quasi tauschen, dann verschieben sich zwei Sachen, so würde ich es beibehalten, weil platt können die noch nicht sein. Nee, also diese Spiele können wir vielleicht dann ein paar Wochen nochmal drüber sprechen, aber jetzt muss einfach die für mich momentane, und das ist die Mannschaft, die gegen Leipzig im Pokal gespielt hat und so geil gespielt hat, das ist für mich momentan die A11 und da sehe ich auch keinen anderen, da sehe ich auch keine Experimente mit Kamada oder so, nee. Es ist zu unsicher gerade alles. Du bist dann aber von der Aufstellung her bist du schon in so einem 4-3-3 System, ne? Genau. Okay. Mhm. Finde ich aber auch am besten. Ich hätte es anders gelöst. Also ich finde deinen Vorschlag nicht schlecht, auf den kam ich gar nicht. Ich hätte auch Touré nach innen gezogen und hätte vielleicht mit Da Costa in der Verteidigung probiert, weil ich weiß nicht, wie der sich als rechter Verteidiger mit ein bisschen weniger Offensivaufgaben machen würde. Wäre auch eine Option. In Ilsanke ist, glaube ich, aber ja, finde ich auch eine gangbare Idee, gerade weil da Costa halt momentan auch so ein bisschen wenig Einsatzzeit bekommt. Bei Ilsanke muss man sagen, ich glaube, der dürfte trotzdem auch dementsprechend auch motiviert sein, geht gegen eine ähnliche Mannschaft beziehungsweise eine vergangene Mannschaft von ihm, ja, die er auch mal, wo er auch mal jahrelang auch gespielt hat. Ich glaube, da dürfte er dementsprechend motiviert sein. Ich finde das auch mit möglichst wenig Veränderungen ganz gut, auch wenn du Touré wieder auf der Rechtsverteidigerposition spielen lässt, der ja gegen Dortmund relativ viel, zumindest wenn man den sozialen Medien Glauben schenken darf, ja, auf die Mütze bekommen hat. Ja, und jetzt ist seine Chance, das auch wieder zu zeigen, dass er es besser kann. Dann. Ja, wobei ich auch finde, du kannst da jetzt auch das Dortmund-Spiel nicht als Maßstab jetzt dafür das Thema anlegen, weil das Gleiche könnte ich jetzt auch zum Beispiel über in Dicker sagen, der sich für mich auch in dem Dortmund-Spiel hat zu oft von der Position weglocken lassen und zu viele Räume aufgemacht hat. Also da waren sie alle irgendwie bescheiden unterwegs. Stimmt. Ein Punkt nur, Basti, du hast jetzt Chandler rausrotieren lassen, ne? Bei deinem, wenn du Hasebe und So reinnimmst. Ja, ja, ja. Ja, gut. 4-3-3, der gehört, das heißt, sorry, der gehört für mich auch weiter nicht zur A11. Dabei bleibe ich auch. Der kann noch 10 Tore schießen. Das lasse ich mir auch nicht erzählen. Aber er war doch der Einzige, der gegen Dortmund einen Torschuss hatte. Ja, wohin denn alle, der auf die Südtribüne hat? Das ist richtig. Ganz ehrlich, ja. diese Szene hat gezeigt, warum ich das nicht will. Naja, es gab im Spiel, ich weiß gar nicht, in welchem Spiel das war, in Düsseldorf erste Halbzeit gab es auch so eine Szene. Da kommt der ein bisschen bessere Position sogar noch, rollt der Ball ihm vor die Füße, ja. Bis der sie sortiert hat. Und dieser Schuss, den kriege ich auch noch so. Chandler ist offensiv sehr schwach, fertig, aus. Da braucht mir kein anderer was anderes erzählen, da kann er noch so viele Tore mit seinem absoluten Willen und mit seiner Einstellung schießen. Es ist ja gut, ich freue mich ja. Alter, Kopfballungeheuer. Das ist für mich trotzdem keine Lösung, wo ich denke, okay, alle Spieler stehen zur Verfügung. Du bist jetzt mein Rechtsaußen. Nee, sorry. Aber was man ja sagen muss, eigentlich kann man dadurch den Punkt von Alex wieder anpacken. Denn die Kreativität, die Hütter da gezeigt hat und entsprechend auch eher unpopulären Spieler auf eine Position gestellt, wo keiner gedacht hätte, dass er was reißt, hat im Endeffekt funktioniert. Jetzt musstest du mehr Glück als Verstand. Naja, ich wollte gerade sagen, also das jetzt Kreativität zu nennen, wenn bei mir der Kühlschrank leer ist, dann esse ich meine Spiegeleier auch ab und zu mit Senf, weil es Ketchup alles so. Also das ist dann aber nicht kreative Küche, sondern ich habe einfach nichts anderes. Ich mag schöner Vergleich, ja. Ich mag es, dass wir wieder bei den Vergleichen angelangt sind, ja, tatsächlich. Und ich habe eigentlich gedacht, Ja, Marvin, ja, du erst? Ja. Nee, mach. Ja, aber wir haben halt auf der Position nichts so, deswegen. Jetzt lass doch mal den Dennis jetzt reden. Auch mit Mayonnaise kommen. Nein, aber ja, du sagst, wir haben auf der Position nichts, aber dass diese taktische Umstellung, gerade dass für einen Chandler diese Position ja da geschaffen wurde, in Anführungszeichen, finde ich schon, ist was Hütter gut gemacht hat. Und ich hoffe ja einfach nur drauf, das war damit gemeint. Chandler, und da haben wir auch in der letzten Folge ja drüber gesprochen, ist für mich auf keinen Fall eine Langzeitlösung, weil sie wird, haben wir jetzt auch im Dortmund-Spiel gesehen, sofort durchschaut, im Endeffekt wurden ihm ein paar Räume gelassen und die konnte er auf keinen Fall nutzen, außer diesen einen Schuss, wie du, Basti, hast schon schön gesagt, schön in die Südtribüne geknallt hat. Nee, das ist natürlich für mich auch jetzt nicht eine Langzeitlösung, sondern ich hoffe drauf, dass Hütter nochmals einige von diesen Impulsen bringen kann, indem er sagt, ein Durm wird mal auf einer unpopulären Spielposition eingesetzt oder auch ein Kamada kriegt mal eine Chance, irgendwo zu spielen. Die Spieler haben ja schon auch ein gewisses Talent, haben sie ja schon, auch wenn es im Endeffekt nicht für die A11 reicht, aber vielleicht an der richtigen Stelle und zur richtigen Zeit, im richtigen System können sie eben doch wichtig sein. Ich finde, das hat man bei Chandler gesehen und ich hoffe auf Hütter, dass er da noch den ein oder anderen Kniff hat, denn, und da sind wir wieder bei der Kader-Situation, der Kader, wenn wir den so aufstellen und so mit ihm spielen, glaube ich, haben wir auch an der einen oder anderen Stelle sind wir einfach zu schwach besetzt, um da groß mitzuspielen. Ja. Ganz kurz, und das ist, ich finde es sehr lustig, dass du das so gemacht hast, ja, zur richtigen Zeit, wenn das Licht richtig steht, die Sonne im richtigen Firmament ist und so, ja, dann könnte das passen. Marvin. Ich finde es so lustig, weil wenn du überlegst, dass wir, als wir mit dem Eintracht-Podcast begonnen haben, ja, hatten wir teilweise da Leute, die da im rechten Mittelfeld gespielt haben. Ich will nur mal sagen, Marcel Hiller, ja, beispielsweise, als einer der Spieler gewesen, ja. Natürlich schnell war Sturm, er, Marvin. Der Sturm war damals schon gut, ne, mit Alex Meyer, Amanatidis beispielsweise, in Fenin, der da reingekommen ist. Also da waren auch gute Spiele. Es war eine größere Durchmischung. Wir hatten gleichzeitig aber auch jemanden wie Medim Manavikia, ich will nur sagen, Marco Steinhöfer und so weiter und so fort. Es war nicht alles Gold, was glänzt. Aber ich hatte eigentlich gedacht, dass der Chandler jetzt hier die Absolution von euch bekommt, nachdem er zuletzt mit Tanja Rösner in der Morningshow war. Da habe ich gedacht, jetzt geht doch alles. Basti, bin jetzt ein bisschen enttäuscht von uns allen. Das hat mega enttäuscht. Ausschlag in die andere Richtung gesagt. Ja. Nein, es ist doch auch nichts gegen Chandler, Leute. Chandler ist für mich tatsächlich in dem Kader und die Eintracht, das muss man ja auch mal festhalten, wir beklagen uns hier trotzdem auf höherem Niveau als noch vor ein paar Jahren. So, wir haben aber einen Kader, wo Chandler, der war lange verletzt, und der Chandler ist der perfekte Kaderspieler, der Backup als Rechtsverteidiger ist. Das heißt, der kann mal reinkommen, wenn Not am Mann ist, dann macht er das auch gut, aber auf der Rechtsverteidigerposition oder auf dieser rechten Mittelfeldspielerposition in der Fünferkette, so. Wenn wir aber im 4-4-2 spielen oder 4-3-3, dann ist er mit Sicherheit nicht derjenige, der rechts außen spielen soll, Leute. Das hört sich an, wie als wenn auf der Position zwei Spieler verletzt. So muss das, das kann passieren. Chandler spielt dort nur, wenn zwei Stammspieler verletzt sind. Das Problem ist, wir haben mit Gacinovic nur einen halben Stammspieler da und sonst gar keinen. Das haben wir ja gesagt. Die stellen das System um und holen im Winter keinen rechten Mittelfeldspieler. Das begreife ich weiterhin nicht, aber wie Marvin schon sagt, was soll ich jetzt machen? Ich kann ja nicht jede Woche das Gleiche sagen und sagen, ja, man hätte den rechten Mittelfeldspieler holen müssen, sondern nur gucken, dass mir aus dem Spielermaterial, was trotzdem für Eintracht-Verhältnisse immer noch gut ist, Leute, hier spielt ein André Silva bei uns im Sturm, Leute. Klar nervt er uns jetzt, weil wir viel Social-Media-mäßigen Kram von ihm mitkriegen, wo ich mir auch denke, Digga, das will ich sitzt gar du daheim, sitzt du daheim und sagst, hier Schatz, fotografiere mich mal ganz nah von der Seite in dem Mantel hier, da gucke ich bedeutungsschwanger in die Ferne und dann lasse ich mir einen schönen Spruch einfallen. Das machen wir, poste das mal hier. So, ist alles in Ordnung. Ich bin mittlerweile froh, dass ich diese Social-Media-Sachen nicht sehe. Vielleicht steht er deswegen bei mir noch höher im Kurs als bei euch allen. On my way, sage ich da nur, oder? Good things. Genau, ja, also on my way. Wohin denn? Ja. Wohin denn, Digga? Nur weil ihr neugierig seid, mögt ihr den jetzt nicht, oder was? Lass den doch hingehen, wo der will. Also, der ist nicht mal in Bewegung, der steht. Dann passt's wieder, genau, du bist on the way, Alter. Du eben, bewegst dich aber nicht. Aber haben wir am letzten Wochenende on the way. Es hat schon Grönemeyer gesagt, Stillstand ist der Tod. Ja, insofern. Geh voran, bleibt alles anders. So, und der erste Stein in der Mauer, der muss jetzt fallen. Es ist doch auch jetzt wurscht. Bei allem lustig gemache und hier Feierei in Sektlaune, nein. Es ist trotzdem eine Mannschaft, die ist trotzdem gut. Und Dominik Kor bei aller Abneigung, und das ist, ich habe das im Sommer schon gesagt, als alle euphorisch gesagt haben, oh, Durm und Kor kommen, habe ich mich mit sehr, sehr engen Freunden, liebe Grüße an Christian Lossner, mit sehr, sehr engen Freunden mich überworfen, als ich die Euphorie nicht teilen wollte, dass Dominik Kor kommt. Am Ende, ich weiß noch, als Lossi dann mit seinen kleinen Foto mit Kor zusammen gemacht hat, das fliegt ihm jetzt noch um die Ohren. Ja. Zu Recht, würde ich sagen. Nee, also, aber ja. Kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen, Basti. Du bist so ein umgänglicher Typ. So zurückhaltend. Ja, gar nicht so meinungsstark. Trotzdem besser als Johannes Flum. Ja, das stimmt. Ja, gut. Ja, okay. Ja. Nee, also. Ich verstehe halt die Dings nicht. Und wir schließen es jetzt langsam auch mal ab, was wir alles nicht verstehen, weil es sind ja immer sehr, sehr viele Sachen. Mega, was wir nicht verstehen. Was ich halt nicht verstehe, auch der Ilsakan-Transfer, der macht ja halt nur Sinn, wenn du Fernandes eh schon hast. So. Dann hast du aber tatsächlich wissentlich, weil du hattest Fernandes ja schon, Kor dazu geholt, dann verletzt sich einer von den beiden. Das heißt ja, scheinbar willst du unbedingt zwei Sechser haben, die nicht kicken können. Das verstehe ich halt auch nicht. Also hier, ey, da ist ein Sechser ausgefallen, der nicht Fußball spielen kann. Scout mal einen, der nicht kicken kann. So. Ja, ist halt ein 1:1 Ersatz. Dann hast du nur einen einzigen zentralen Mittelfeldspieler, der wirklich neu ist, mit so, der scheinbar ein bisschen fußballerische Qualitäten reinsetzen kann. Ja, dann funktioniert der halt nicht, kann ja passieren, der braucht auch Zeit. Dann stehst du halt mit diesem Mittelfeld da, wo nichts kommt. Das zeigt sich ja auch jetzt jedes Spiel. Aber habe ich mich hier wieder anstecken lassen. Ich war eigentlich schon ein Positiver drauf. Ja, wir probieren es positiv. Das heißt für uns, wenn wir es nochmal genau klar machen, also auf der rechten Außenposition, wen setzt du dahin, Basti? Gacinovic. Gacinovic, okay. Ja, Alles klar. Das heißt, vorne lassen wir sonst alles, ja? Also Silva, Kostic natürlich auch. So, sagt er ja, ne? So ja. Kommt ja rein, genau, richtig. Ja, ich finde, das ist immer noch eine Option, mit der du auf jeden Fall gehen kannst. Wenn wir uns angucken, wir brauchen keine Angst vor Red Bull Salzburg haben, ja? Du hast, wir haben schon über den Lars gesprochen, ja? Der Lars, ich... Die betteln sich ja tatsächlich richtig, ne? Der Lask mittlerweile. Das hat jetzt überholt mit dem Sieg. Genau, mit 45 Punkten tatsächlich. Also sogar ein Punkt vor den Red Bulls aus Salzburg. Ich merke, es ist die österreichische Bundesliga ist momentan aktuell spannender als in den letzten Jahren tatsächlich. Ich glaube, das gefällt denen gar nicht so gut. Und natürlich ist der Kader. Ja, der Bullen nicht leicht. Ja, ich meine, da sind immer noch gute Leute dabei. Auch alles Leute mit einem extrem hohen, also junge Leute wie Maximilian Wöber, Innenverteidiger, der ein richtig großes Potenzial hat. Wir kennen auch noch, ja, den kann ich nie aussprechen. So ein ganz junger Ungarn, der Joblosai, ich glaube, so spricht man es richtig aus. Ja, dann wir kennen Wang, der war mal beim HSV. Das sind alles Spieler mit einem Haufen Potenzial. Aber trotzdem, die Eintracht hat gerade auch wenn wir jetzt darüber sprechen müssen oder gesprochen haben, dass sie gegen Dortmund kaum einen Torschuss gesehen haben oder gemacht haben, ist das eine Mannschaft bei der Eintracht, die wirklich das Potenzial hat, offensiv. Wir haben es ja gegen Augsburg gesehen, auch die ein oder andere Bude zu machen. Da bin ich jetzt aber auch ähnlich. Ich meine, gut, ich war ja jetzt beim Dortmund-Spiel im Vorfeld schon optimistisch, aber in dem Fall wäre ich vielleicht sogar noch ein Stück optimistischer, weil die Vergangenheit in dieser Saison hat ja gezeigt, dass wir uns in solchen K.O.-Spielen wesentlich besser motivieren können, als wir es jetzt in so einem Ligaspiel schaffen. Auch und zu Hause, ne? Wollte ich gerade sagen, es ist zu Hause. Ganz andere Vorzeichen, zu Hause, Europapokal. Salzburg, dass Dortmund, eigentlich war es gut, dass Dortmund kacke war. So, ich glaube, das ist vielleicht dann auch nochmal ein Punkt, ein bisschen wach zu rütteln und zu sagen, hier, so wie Dortmund kann es nicht laufen, dass man sich nicht ausruht, sondern ich glaube, das zieht die Motivation eher hoch, als dass sie runterhält. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Guter Punkt, ja. Wird wieder schön geredet hier jetzt alles. Nee, Donnerstag und so. Du musst ja auch krass trennen zwischen diesen langfristigen Entwicklungen, die wir sprechen, wie viel Marktwert wir vielleicht im Sommer generiert haben und diesen kurzfristigen Sachen. Das ist ja trotzdem eine Truppe, die uns gegen Leipzig gezeigt hat, dass sie Bock haben kann und dass sie es auch leisten kann. Und gegen Augsburg war es ja auch über lange Strecken in Ordnung. Ja. So, also du kannst ja sagen, ganz ehrlich, das ist auf gar keinen Fall ausgeschlossen, dass wir wieder eine magische Europapokalnacht haben. Im Gegenteil, die Zeichen stehen sogar sehr gut. Also ich glaube, wenn es tatsächlich gibt, wahrscheinlich nicht, Gott sei Dank, aber wenn du jetzt einen Salzburg-Podcast hören würdest, die müssen mehr Angst haben als wir. Ja, so zu denken, ganz ehrlich, vielleicht spielen wir sogar noch die Meisterschaft, wir haben die drei besten Spieler verloren, bla bla bla, Unruhe, das ist erst das zweite Pflichtspiel und so weiter und so weiter. Also die Vorzeichen für uns sind 60-40 und dann müssen die Fans die Partie halt anzünden und dann kannst du zu Hause für ein Ergebnis sorgen, was du dann in Salzburg und da, wenn wir darüber nächste Woche nochmal sprechen, da werde ich mehr Angst haben, weil was sehr eklatant in dieser Saison ist, tatsächlich, und da kannst du auch jetzt schon Ableitung machen, auswärts geht gar nichts so. Ja. Das ist echt krass. Leider, ja. Also das ist momentan eine eklatante Schwäche, die sich leider auch nicht mehr wegdiskutieren lässt, dass die Eintracht in ferner Lande überhaupt gar nichts holt. Und das ist fast ein bisschen absurd, denn ich meine, wir können jetzt selbst Dortmund ausklammern, aber das sieht auswärts echt teilweise erbärmlich aus. Und da müssen wir fast Angst haben. Deswegen bin ich froh, dass normalerweise die nächsten beiden Spiele jetzt erstmal zu Hause sind und dass wir da uns ein bisschen Erfolgserlebnis holen können. Weil es wird ja dann auch en retour dann in Salzburg wahrscheinlich schwierig, wenn wir da auch auswärts unterwegs sind. Ne? Ja, wie gesagt, wobei ich mir jetzt auch gerade eingefallen, dass die Eintracht bei Arsenal London gewonnen hat. Also vielleicht zählt das im Europapokal auch nicht, weil wir auch in Gimareisch gewonnen haben. Schauen wir mal. Auf jeden Fall glaube ich, dass wir alle Alltagsbedenken, die wir jetzt haben, können wir jetzt ausschalten. Es gibt übrigens einen Podcast zu Salzburg, der wird allerdings auch passenderweise vom Verein selbst produziert. Also nicht reinhören tatsächlich. Genau, also gibt den de facto dann eigentlich auch wieder nicht. Ist der von Red Bull gesponsert? Quasi, ja. Nicht offiziell. Bestimmt nicht. Alles getrennt. Red Bull Podcast Holding. Fang nicht mit sowas an, jetzt machen wir hier keine Albträume, bitte. Naja. Das ist interessant. Gut, haben wir noch irgendwelche Zaunschnipsel vielleicht? Ja. Zaunschnipsel haben wir mehr als genug. Wir hatten ja vorhin schon den Axel angesprochen. Der hat uns natürlich auch was geschickt, wie sich das so gehört. Sollten wir mal mehrere hintereinander jetzt hören. Ja, dann fangen wir mal mit Axel an. Hallo lieber Eintracht-Podcast, hier ist Axel von 93. Alles, alles Gute zum 10-Jährigen. 10 Jahre, du liebe Güte. Ein Urgestein der deutschen Podcast-Szene, der deutschen Fußball-Podcast-Szene. Und tatsächlich eine Kraft hinter der Idee, selbst so ein bisschen zu podcasten. Macht so weiter. Viele Grüße an alle im Team und auf die nächsten 10 Jahre. Ciao. Der liebe Axel. Vielen Dank. So, dann gucken wir mal. Dann nehmen wir doch den nächsten Podcast, der uns hier was geschickt hat. Und zwar, das wäre dann dieses Soundfall hier. Gute, liebe Freunde vom Eintracht-Podcast, hier sind der Stefan. Grüße. Und der André vom Polykick-Podcast. Und wir wünschen euch zu eurem 10-jährigen Jubiläum natürlich alles Gute und freuen uns auf weitere 10 Jahre mit dem Adler im Herzen. Bis bald. Ach, gell, schau, wie süß. Basti, du warst ja auch mal beim Polykick-Podcast, ne? Muss es nicht zurückhalten, habe ich gehört. Haben. Don't go there! Schwierige viele Folge, würde ich nennen. Ja, aber das war tatsächlich der schwierigste Podcast-Auftritt, egal wo ich jemals war. Ich warte auf deine Einladung zu irgendeinem Red Bull-Podcast. Kannst ja mal hier bei den von Salzburg nachfragen, ob du da nicht vielleicht nächste Woche nochmal was sagen kannst. Naja, gut. Liebe Grüße aber weiter. Auf jeden Fall. Gute Männer. Dann machen wir da jetzt mal hier mit der Beate weiter. Gute, lieber Eintracht-Podcast. Glückwunsch zum 10-Jährigen. Eure Analysen machen den Spieltag erst rund. Schön, dass es euch gibt. Bleibt weiter stabil und munter. Grüße aus Berlin, eure Beate. Oh, sehr schön. Gut, vielen, sehr vielen gut. Dank. Und dann können wir noch einen machen und dann können wir vielleicht mal noch drüber sprechen, wie Dennis damals in den Podcast gekommen ist, weil da haben wir vorhin noch nicht drüber gesprochen, aber erstmal hören wir uns noch die Grüße vom Jens an. Herzlichen Glückwunsch an euch vom Eintracht Frankfurt Podcast zum 10. Geburtstag. Ich selber bin seit circa 3 Jahren als aktiver Hörer dabei und für mich hat der Podcast immer so ein bisschen was von Gruppentherapie. Wenn es gut läuft, dann suhlt man sich gemeinsam im Erfolg. Wenn es nicht gut läuft, dann ist es immer sowas wie eine gemeinsame Aufarbeitung der Sache. Dafür möchte ich mich bei euch herzlich bedanken, euch alles Gute für die Zukunft wünschen und auf die nächsten 10 Jahre. Macht's gut. Mega. Mega. Danke, Jens. Freut mich. Ja, aber es ist ja genau so, ne? Was der Jens auch gerade sagt, ist ja vollkommen richtig. Das ist ja für uns hier auch seit vielen, vielen Jahren, auch wenn es in der Saison 2009, 2010 ja einigermaßen, als wir gestartet sind, einigermaßen gut lief. Richtig schlimm wurde es nämlich erst danach tatsächlich. ja, ich meine, ja. Ne, wenn wir uns überlegen, jetzt, aber es ist für uns auch immer eine Gruppentherapie. Überlegt mal, liebe Leute, was wir schon mitgemacht haben tatsächlich, ne? Also jetzt natürlich als Eintracht-Fan, wenn du irgendwie 60, 70 bist, hast du natürlich noch viel mehr mitgemacht, aber Abstieg 2010, 2011, ne? Zweitliga-Podcast gewesen. Dann 2011, 2012 Aufstieg. 2013, 2014 gleich der erste Europa League seit langer Zeit für uns mal wieder. Ja, auch persönlich dabei gewesen. Dennis, ich erinnere an die wunderbaren Fahrten. Wir waren dabei in Bordeaux. Was haben wir auch uns stumpf gesoffen? Das war super. Das war herrlich. Ich erinnere mich an dieses wunderbare Bild, du mit deiner Patrone voller Kurzen. Ja? Das war ein wunderbares. Ja, genau. Patronengürtel, ja. Sehr gut. Ja, DFB-Pokalfinale, ja. Dann auch Pokalsieger, so meine Güte, dass wir das alle mitgenommen haben. Wie geil war das auch schon hier im Podcast abgefeiert, wo wir uns kurz davor, vor diesem Gewinn auch dann motiviert haben. Ich weiß noch, da saß ich bei Basti zu Hause und dann haben wir gesagt, so Leute, wir müssten uns irgendwie motivieren. Keiner hat Bock, weil, seien wir ehrlich, die Saison, die Rückrunde ist beschissen gelaufen. Wisst ihr noch, liebe Leute? Ja, es war eigentlich, ja. Wir haben eigentlich die Europacup Qualifikation haben wir da kurz vorher verbaselt. Ja? Mhm. Hast du eigentlich gedacht, scheiße, die sind so dumm und jetzt gegen die Bayern. Ich raste aus. Und dann haben wir es wirklich gemacht. Das sind solche Momente. Und dann, letzte Saison, ihr erinnert euch alle, Europacup-Halbfinale. Wie unfassbar war das eigentlich? Ne? Und jetzt schon wieder Europa League. Also ich meine, wir haben viel mitgemacht mit der Eintracht, aber momentan, tut mir leid, wenn ich das sage, die Kurve zeigt immer noch ein wenig nach oben. Ja. Ja. Auf jeden das Fall. Ich mal sehr gut zusammengefasst. Ja. Ja. Und jetzt? Nein, wir kennen ja ganz andere, Zeiten. Ne? Aber das ist auch das, weshalb, das ist für mich dann immer so schlimm, wenn man teilweise dann in diese alten Muster oder zumindest man denkt, man fällt in diese alten Muster zurück. Ich neige Momente einfach dazu, da wahrscheinlich viel zu sehr ein Gespenst zu erkennen, was zum Glück hoffentlich noch gar nicht da ist. Aber lieber. Aber das kann man einem Eintracht-Fan auch wirklich nicht übel nehmen, weil ein Eintracht-Fan hat auch schon alles gesehen. Das ist ja auch, also, naja, es ist so ja lange die, her. Wurde schon Sachen also erzählt, die Eintracht mit, genau, mit 10, 27 Punkten und das Gibbel steigen die plötzlich noch ab. Ja. So, also, da wurde uns ja auch immer erzählt, ja, ist alles in Ordnung und ich bin trainertreu und bla bla bla. Ja, vielen Dank auch so. Bruchhagen, Bruchhagen, ja, unter mir steigt die Eintracht nicht mehr ab. Das war das, ja, Ding. So, da, genau, habe ich also unglaublich auch mein Vertrauen verloren. Das war die Saison, die wir abgekommen. Man darf als Verantwortlicher auch nicht so tun, als wenn immer alle Verantwortlichen vom Fußballverein die Wahrheit sagen würden oder die Lage richtig einschätzen würden. Also es gibt genug Beispiele. Ich weiß nicht, liebe Grüße, ist mein Lieblingsbeispiel momentan, das traurigste, Hannover. Also was die sich haben alles anhören müssen, die Fans und das schwierige Umfeld. Ich glaube tatsächlich trotzdem nicht, dass das das größte Problem in Hannover war. Also nee, ja. Deswegen, Dennis, hab da kein schlechtes Gewissen. Du hast alles recht, Schiss zu haben. Ich hab's ja auch. Also sehr gut, sehr gut. Ja. Ja, aber das ist so, wenn wir wieder bei Vergleichen sind, ne, das ist wie wenn deine Freundin dich betrügt. So, dann verspricht sie dir, sie macht es nie wieder, aber trotzdem hast du die nächsten 10 Mal, wenn sie alleine weggeht, Schiss. Und genauso ist es mit der Eintracht. Das ist einfach noch nicht genügend Zeit jetzt auch vergangen von den ganzen Dingen, die auch einfach schlecht gelaufen sind. Und die Zeit unter Bruchhagen, ich meine, wir haben die uns damals auch oft schön geredet, weil wir gesagt haben, naja, vielleicht hat er ja doch ein bisschen recht und er hat ja viel Erfahrung und so. Aber nein, die war scheiße. Einfach ja, immer aber, wieder zu um sagen, um in deinem Vergleich zu bleiben, um deinem Vergleich zu bleiben, die weiß ich nicht, also du kannst ja trotzdem die neue Freundin nicht dafür verantwortlich machen, was deine alte Freundin gemacht hat. Ja, aber die kann dir auch nicht verübeln, wenn dir das immer noch so ein bisschen im Kopf hängen bleibt. Aber du, das musst du loslassen, ansonsten tust du beiden keinen Gefallen. Reden wir gerade über die Meta-Podcast, über unsere Beziehungen. Eigentlich ist es gerade so ein Meta-Beziehungs-Podcast hier. Tut mir leid, ein anderer Podcast. Eintracht, wir haben dieses Eintracht heute für uns neu definiert. Es geht eigentlich um Beziehungen, wahrscheinlich auch um Torten irgendwie, so ein bisschen. Aber das Marvins Lieblingsthema aktuell. Tatsächlich. Can't get enough of it. Nee, aber ich meine, die Bruchhagen, die Endzeit, das war natürlich problematisch, darüber brauchen wir nicht sprechen. Trotzdem war auch da viel Konsolidierung, was richtig gut lief. Aber René, du hast es eben angesprochen, der Dennis ist ja auch irgendwann zu uns gekommen und da wolltest du da ein bisschen was zeigen. Ne? Da wollte ich was hier einspielen, auch wie der Dennis damals in der 154. Folge dazu kam. Das hörte sich so damals her, so an. Und die zweite Besonderheit am heutigen Tage ist, wir haben das Team ein bisschen erweitert. Außer mir sind dabei die Alex. Hallihallo. Der Marvin. Hi. Und neu als Mittelstürmer der Dennis. Hallo. Guten Tag. Wie freundlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ich hoffe, es führt nicht zu weit weg von der Grunddiskussion, aber ich muss sagen, nach dem Spiel gestern der Deutschen, finde ich, sind die Chancen für Sebastian Jung, Nationalmannschaft zu spielen, extrem gestiegen. Also ein Durm oder ein auf der anderen Seite ein Großkreuz waren wirklich nicht die Bringer über die Außen, wo du wirklich überlegen musst, okay, ein solider Jung ist da auf jeden Fall eine Alternative für die Nationalmannschaft. Klar, er hat dann leider wieder das Frankfurt-Trikot nicht an, ja. Aber zumindest kann man sagen, na, hat es endlich mal ein Frankfurter Bub geschafft. Also auch damals Dennis schon mit seinen Prognosen äußerst treffsicher. Ja, und damals schon gegen Durm. Und damals schon gegen Durm, das ist richtig. War aber auch ein schwieriger Einstieg, direkt über so ein Spiel gegen Wolfsburg zu sprechen, das ist schon nicht so einfach. Ja, cool, auf jeden Fall. Das war ja damals, Marvin, du hattest ja sozusagen vermittelt und mich heiß gemacht. Im Endeffekt da auch, ich weiß gar nicht was, aber das war absolut der allererste Auftritt, auch nicht als Gast, ne? Nee, du bist von da an direkt mit eingestiegen. Genau. Wahnsinn. Waren alles sehr dubiose Umstände, wie ihr hier gelandet seid. Ja, ja. Eine wurde heiß gemacht, weil Alex und René waren auch, naja. Diese Sendung kann leider erst ab 18 gehört werden. Ja, ich wollte gerade sagen, müssen wir aufpassen. Sonst kann der Podcast nur nach 22 Uhr ausgestrahlt werden immer. Ja, ja, mit lauteren Mitteln hatten wir auch immer wieder viel zu tun, also insofern, das muss so sein, aber ich bin froh, dass es so gekommen ist, gerade Dennis, wir kannten uns schon seit vielen, vielen Jahren und ich war froh, dass du dann auch hier dazu gestoßen bist und dass wir uns auf diesem Wege auch fast wöchentlich hören, das erfreut mich bis heute sehr. Auf jeden Fall. Ja, tolle Gruppe, tolle Leute und macht immer wieder Spaß. Also dementsprechend. Wir trinken nur noch zu wenig Alkohol tatsächlich. Das muss ich auch mal ganz klar hier kritisieren. Ich erinnere mich übrigens auch noch, als wir zum ersten Mal alle zusammen im Stadion waren. Das war in Köln. Eintracht verliert 3-0 in Köln. Vielen Dank. Ja, stimmt. Das lag aber an meinem beschissenen Sitzplatz, ne? Es hat geregnet die ganze Zeit. Ich kriege den Platz mit der 14. Aber liebe Leute, wisst ihr was? Also das ist ja jetzt eher so eine traurige Erinnerung, aber tatsächlich haben wir dann auch in unserer Zeit öfter mal ein bisschen was probiert, öfter mal live auch probiert, was zu machen. Wir haben ein paar Mal Adlergebabbel gemacht, unter anderem mal in der Kneipe in Bornheim, beziehungsweise am Zoo war das tatsächlich. Wir waren beim Webmontag, beim Frankfurter Webmontag haben wir was gemacht. Der ein oder andere mag sich erinnern, das war auch eine ganz schöne Folge. Da haben wir die ganze Thematik, die Alex eben so wunderbar dargelegt hat, bezüglich der T-Shirt-Situation auch nochmal erläutert. Das haben wir auch für, das hat nämlich der Adlerblog, also der Jesus hat das dementsprechend einmal aufgelistet damals. Ja, und dann meine persönliche Highlight-Folge ever. Da waren wir alle auch mal auf der Bühne. Genau, aber wir waren auch mal in Mainitzer. Der ein oder andere mag sich erinnern. Ich habe Angst gehabt, dass du das sprichst. Ich glaube, da war auch der ein oder andere betrunken, da war ich nicht mit dabei. Nee, da warst du leider nicht mit dabei. Ah, ich dachte, ich hätte dich in der Menschenmenge einfach nicht gesehen. Nee. Ja, es war so viel los an dem Abend und da muss ich auch sagen, es war auf jeden Fall ein sehr eindrücklicher Moment. Da war der Basti noch richtig drin im Glaskuchen-Business, ne? Da war ich und das war einer der skurrilsten Geschichten. Bis heute erinnern wir uns gerne daran. Heute erinnern wir uns gerne in zeitlichen Abständen daran, was wir dort erleben durften. Also du wirst ja auf jeden Fall auch mal Gedanken gemacht. sehr gut. Naja. Wir haben viel erlebt tatsächlich und das ist auch schön, dass wir das alles mit gemeinsam erlebt haben. Ich kann auch ganz kurz sagen, die ganze Angelegenheit, nachdem wir da unseren Kurzpodcast dann gemacht haben, wir haben immer ein kleines Video aufgenommen, hat uns dann dazu geführt, dass es dann irgendwann bitterlich geregnet hat und wir ja in skurriler Art und Weise dann plötzlich in Mainitzer standen. Aber ich denke, wir haben uns den Abend trotzdem so schön wie möglich gemacht. Ja, auf jeden Fall. Eines immer das Beste draus machen. Talente, genau, das Beste draus zu machen. Ja. Ist eigentlich eine Lieblingsfolge? Die mit Henny Nachtsheim ist mal mein Lieblings. Ja. Die musste ich nämlich auch gerade denken, deswegen fiel mir die Frage ein. Also ich bin auch mein All-Time-Favorite. Ja, die war echt grandios. Ich muss aber sagen, welche Folgen ich auch immer am schönsten finde, und es klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber es ist, wenn wir alle gemeinschaftlich hier den Podcast zusammen aufnehmen. Das ist einfach wundervoll toll, wenn alle da sind, alle was zu sagen haben und die Folge dann im Idealfall 2,5 Stunden oder 3 Stunden einnimmt. Das ist für mich eigentlich immer ein Genuss, aber wie gesagt, also eine spezielle, außer natürlich klar, die Henny Nachtsheim Folge war wirklich super, ja, aber prinzipiell ist natürlich eine coole Sache, wenn wir einfach alle da sein können. Welche ich aber auch gut fand, auch weil sie war jetzt nicht so lang und sie war jetzt auch nicht so einem erfreulichen Thema, aber damals, als diese Kovac-Thematik mit dieser Pressekonferenz kam, die fand ich auch extrem gut, weil ich glaube, das war etwas, was halt einfach zeitlich sehr gut gepasst hat und wir halt auch dadurch, also ich konnte für mich da ganz viel einfach dran aufarbeiten und ich glaube, das ging auch vielen anderen so, deswegen ist mir die auch noch so prägnant im Gedächtnis geblieben. Ich fand die Folge, wo Etienne da war, wo Kovac neu war, die Team Kovac hieß die, glaube ich, sogar, ja. Die Folge, Hashtag Team Kovac, die fand ich auch gut. Oh ja, zur Kovac-Zeit gab es sowieso einige gute, ne? Also du hast vollkommen recht, die Team Kovac, ganz ehrlich, ne? Ich weiß nicht, ob wir uns das, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ob wir uns das jetzt irgendwie ans Revers heften wollen, aber die ganze Aufjetzt-Sache, das kannst du schon auch mit uns in Verbindung bringen, bei allem Respekt, ja, ne? Die ganze Kiste, wo es dann darum ging, eine Stadt irgendwie ein bisschen wieder hinter die Eintracht zu bringen, in der Zeit, in der es echt schwierig war, da ging es gegen den Abstieg. Für Kovac lief es am Anfang nicht wirklich gut, das wissen wir alle noch, ja? Und trotzdem haben wir gesagt, wir müssen daran jetzt glauben, Kovac ist ein positiver Charakter und so weiter und so fort. Da haben wir so unsere paar Prozent auf jeden Fall auch mit reingedengelt, würde ich einfach mal so sagen. Auf jeden Fall. Behaupten wir auf jeden Fall jetzt mal. Behaupten wir auf jeden Fall. Ich behaupte ganz gerne Dinge, ohne sie belegen zu können. Aber ich finde, wenn du nachgucken kannst, so Hashtag Disziplin, da waren wir schon gut dabei. Ja, war übrigens Folge 215, Team Kovac. Ja, aber wo der René es gerade eben angesprochen hat, also wenn ich mir ein Geburtstagsgeschenk wünschen darf, dann brauchen wir eine Wiederholung von Köln. Ich glaube, das war auch das einzige Mal, dass wir uns zum 5. Fußballspiel angeguckt haben. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Und welche Folge mir vom Titel auch noch in auf jeden Fall in Erinnerung, ich weiß nicht mehr, was ich erinnere, aber den Titel habe ich noch in Erinnerung. Und wenn wir mal irgendwie eine Auswärtsfahrt machen oder wenn die Kollegen von Fußball 2000 einen Ort für ihre Auswärtsfahrt suchen, dann wäre es auf jeden Fall das Drackereck Stößen. Ach, das Dreieck, stimmt. Dennis und seine, Dennis und seine dubiosen Fahrten. Ja. Ich habe keine Ahnung, was der Inhalt dieser Folge war, aber dieser Titel, den habe ich heute noch so eingebrannt bekommen. Das ist wirklich ein tolles Tracker-Lokal, ja. Kann ich nur empfehlen. Wenn ihr mal im Osten unterwegs sein solltet, haltet in Stößen im Dreieck. Davon kannst du ausgehen, Dennis. Haben wir denn noch ein paar Glückwünsche oder so? Marvin will von alten, schlechten Folgen ablenken. Dann natürlich haben wir noch ein paar. Nein, die Stößen-Folge, die Trucker-Ex-Stößen war ja eine herausragende Folge tatsächlich. Natürlich haben wir noch ein paar Glückwünsche, mehr als genug sogar. Ich würde sagen, wir hauen mal wieder drei Stück jetzt hier raus und wir fangen mal mit Feller an. 10 Jahre Eintracht-Podcast, das ist schon eine geile Sache. Ne? Herzlichen Glückwunsch zu diesem Jubiläum. Und ich wünsche mir und euch natürlich noch mindestens weitere 10 Jahre und ich freue mich jede Woche auf eure Ausgaben, ganz klar. Und alles Liebe, viele Grüße und Gute. So, und der nächste ist der... Wer war das denn eben? Feller. Hat sich niemand vorgestellt. Ah, Grüße auf jeden Fall, vielen Dank. Genau, und dann kommt der Frank jetzt. Gute, liebe Eintracht-Podcasterinnen und Podcaster, hier ist der Frank vom EFC Frankfurter Niveau oder der Edwitfra von Twitter und ich gratuliere euch ganz herzlich zum 10-jährigen Bestehen des Eintracht-Podcasts und ich wohne ja hier in Berlin, das ist ja natürlich ein ganz schön trostloses Pflaster fußballerisch, deswegen möchte ich euch einmal stellvertretend für alle Exiladler herzlichen Dank aussprechen, dass ihr uns immer so super informiert, jede Woche, man fühlt sich nah am Team, nah an den Ergebnissen und auch sehr nah an der Fanszene. Dafür einmal herzlichen Dank und euch alles Gute für die Zukunft. Ciao. Für die Exiladler. Wunderbar. Mega. Liebe Grüße nach Berlin. Ja, wir haben uns ja schon öfter getroffen. Ich finde es immer so schön. Wittfra ist immer so ein total moderater, netter Typ. Auf jeden Fall finde ich echt cool, dass er uns da mal heute was eingesprochen hat. Viel liebe Grüße nach Berlin. Ich finde es total geil, weil was er auch anspricht, ist ja genau so ein Aspekt, das wussten wir vorher ja nicht, ne? Aber das kam im Verlaufe dieser Jahre echt zu tragen, dass wir mit vielen Leuten Kontakt hatten, die halt gar nicht selbst in Frankfurt präsent sind, die gar nicht genau wissen, also vielleicht nicht ganz, ganz nah dran sind, ne? Die irgendwie so kleine Nuancen nicht mitbekommen. Und da freue ich mich immer, dass wir dann so viel, viel Feedback bekommen außerhalb Frankfurts. Das ist echt eine schöne Sache und viele, viele Grüße dahin. Das ist korrekt. Und dann haben wir noch den Gero und der Gero ist ein bisschen kreativ geworden. Ne? René, Marvin, Dennis, Alex, Basti und all die anderen, die mitgewirkt haben. Tausend Dank für all die schönen Stunden. In diesem Sinne, Regenrinne. Viele Grüße von dir. Eintracht! Geil! In diesem Sinne reden wir. Das müssen wir auf alle Fälle merken. Sendungstitel. Sendungstitel für heute. Sendungstitel incoming. Sau gut. Ja, vielen Dank dafür. Ich fand, das war so eine richtig geile eigene Interpretation. Und muss wirklich sagen, in diesem Sinne Regenrinne, das werde ich wahrscheinlich nie wieder vergessen. Oh Gott, wundervoll. Wundervoll. Geile Kiste. Dankeschön. Geile Kiste. Marvin, du kriegst hiermit den Auftrag, diesen Satz in der nächsten Fußball 2000-Folge mindestens zweimal unterzubringen. Auf jeden Fall, das probiere ich und das kriegen Challenge, wir auch hin. Challenge accepted. Ist, ja, meine Güte, super, super, super. Wir haben ja schon viele Geschichten hier abgehandelt, muss ich sagen. Ne? Und wir haben jetzt, sind jetzt gar nicht so richtig viel auf Fußball in aktuellen Art und Weise jetzt eingegangen. Wir haben natürlich ein bisschen darüber gesprochen, wie es halt jetzt gegen Salzburg laufen kann. Wollen wir noch auf die anderen Sachen, die in der nächsten Zeit drohen, sprechen oder wollen wir das? Du kannst mir erstmal noch einen Tipp abliefern für Salzburg, damit wir das Thema abschließen können. Und dann können wir mal den Blick auf die kommenden Wochen noch werfen. Na klar, dann sage ich dir einfach mal meinen 3-1-Tipp. Yes. Basti. 2-0. Dem schließe ich mich an. Alex sagt auch 2-0. Dennis? Ich sage sogar ein 3-0. Okay. Euphorie. Ich bin bei einem 2-1. Bremse. Yes. Irgendeiner muss ja hier, ne? Irgendeiner muss ja. Aber wie dem auch sei, der Sieg gehört uns und damit ist die Hälfte der Miete doch schon durch. Dann lass uns doch mal auch noch so ein bisschen nach vorne gucken, was da spielerisch nachkommt, weil es geht ja jetzt dann wirklich in zwei sehr anstrengende Wochen. Jetzt nach dem Donnerstag ist dann Montag das, fünfte oder sechste Montagsspiel für uns gegen fünfte. Union. Fünfte, glaube ich, ja. Dann dürfen wir am Donnerstag, also nach 2 Tagen Pause, dann nach Salzburg reisen, fahren dann am Sonntag nach Bremen und haben dann am Mittwoch das Heimspiel gegen Bremen und fahren dann darauf am Samstag nach Leverkusen. Basti hat es vorhin gesagt, die Spieler können noch nicht platt sein. Nach den 2 Wochen sieht das wahrscheinlich auf der Fitnessskala schon so ein bisschen anders aus, wenn man sich das so ein bisschen anguckt. Ja, aber ich glaube tatsächlich, die richtigen schlimmen Spiele kommen wie immer bei der Eintracht dann so 28. Spieltag so. Fällt jetzt 6-1 in Leverkusen. Oh nein! Ja. Na, 25. Spieltag ist das, glaube ich, dann, ne? Mit Leverkusen. Nein, ich meinte jetzt so die Zeit, ich weiß nicht genau, wann das war, aber ihr erinnert euch, dass die Eintracht gegen Ende der Saison, klar. Dann hast du wieder diese Heimspiele, verlierst zu Hause. In Leverkusen ist so ein bisschen wie in Dortmund. So. Mhm. Ich weiß noch, wie wir in Leverkusen waren, Basti, da sind wir auch mit einem 3-0 nach Hause geschickt worden. Das war nicht so interessant. Das letzte Mal, ich erinnere mich tatsächlich, also die letzten positiven Erinnerungen, die ich an Leverkusen auswärts habe, war, da haben, glaube ich, mal Mancios in einem Jahr und im anderen Jahr Ingo Hertz die Siegtore geschossen. Also sehr, sehr lange her. Huiuiui. Wann war das denn? Mancios, aber erinnere ich mich genau, das war einer der wenigen Tore, die Mancios, Evangelios Mancios wirklich gemacht hat für die Eintracht, ne? Naja. Ingo Hertz. Ja, und ansonsten, was Pokal angeht, da müssen wir unbedingt weiterkommen, weil ich habe es komplett verkackt. Ich habe vergessen, diese Karte zu bestellen. Aber das ist auch rein. Was muss ich denn jedes Mal meinen Platz auf neue Mann? Buch mir das doch einfach vom Konto ab und schick mir dieses Ding. Jedes Mal ein Brief mit neuem Passwort und einloggen und dran denken und machen, dann geht dieses Portal nicht. Das ist doch alles scheiße. Finde ich tatsächlich auch mega nervig. Aber das sind so, das sind so die kleinen Probleme. Gab es ja auch schon die eine oder andere Komplikation, Dennis, ne? Gab es wohl. Ja. Jetzt nicht drüber reden. Seht das mal alles nicht so eng. Wenn die Eintracht erstmal das neue Bezahlsystem für das Stadion fertig programmiert hat, dann wird das sowieso alles ganz rund laufen. Ja, und WLAN ausgeschaltet hat, damit die Leute nicht mit Social Media während dem Fußball beschäftigt sind. Das ist ja auch eine Kiste. Das ist ja auch schon wieder höher. Ich hatte nie das Gefühl, dass WLAN irgendwann mal an war tatsächlich. Naja, an war es schon, aber irgendwie ging da durch diese Gurkenleitung halt auch irgendwie nichts durch. Also bei allem Respekt, mir ist es nie aufgefallen, dass irgendwann mal was an war tatsächlich. Ja. Also in der 30. Minute, wenn du irgendwie, keine Ahnung, vielleicht mal ganz kurz den Blick irgendwie, was man sich zu Lieferando blicken wolltest, wo du ja nachher was bestellst oder so. Ja, da ging gar nichts zwischenzeitlich. Ja. Aber wir wollten ja eigentlich spielerisch auf die nächsten Wochen gucken, ne? Ja, also ich denke, du musst tatsächlich, das hatte Basti schon aber was Richtiges gesagt, dass die Spiele jetzt bis Bremen sozusagen im Pokal dann auch ist, das sind noch meiner Meinung nach machbare Dinger, wo du Punkte holen musst, auch wenn du Ambitionen hast, die Klasse zu halten, der Tabelle nicht weiter nach unten zu rutschen. Auf der anderen Seite dann mit Leverkusen, Gladbach und München. Ich glaube, da wird der März wirklich noch sehr unattraktiv und auch sehr, sehr schwierig. Da ist mit Gladbach zu Hause noch ein Spiel, wo ich sagen würde, jetzt aus aktueller Sicht, klar, wir wissen nicht, wie ist der Kader, was ist da los und so weiter, müssen wir dann sowieso werden ja vor den einzelnen Spielen sicherlich noch mal was aufnehmen, aber auf der anderen Seite ist es eben schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass der März dann wirklich eine harte Kost für die Eintracht werden kann und dementsprechend hoffe ich mal, dass wir jetzt einfach mit einem guten Selbstbewusstsein dann aus diesen, wie du schon gesagt hast, René, fünf Spielen dann rausgehst und dann vielleicht doch noch für die ein oder andere Überraschung holst. Aber ich finde, du musst bei den nächsten Spielen musst du eigentlich aus den Bundesligaspielen 6 Punkte holen oder zumindest mindestens 4. Und auf der anderen Seite, Pokal wäre schon geil, wenn du da natürlich weiterkommen würdest. Und Euroleague hatten wir ja schon drüber gesprochen. Die Situation musst du jetzt einfach in Frankfurt im Stadion eine gute Voraussetzung schaffen, um dann in Salzburg das sicher nach Hause zu spielen. Und dann sind wir eigentlich, denke ich, doch alle zufrieden. Haben wir zumindest einen geilen Februar jetzt noch am Ende gehabt. Ich weiß aber nicht, ob meine Anforderungen da schon wieder zu hoch sind. Also eigentlich denke ich das halt auch so. In Salzburg oder gegen Salzburg in der Euroleague weiterkommen ist möglich und würde ich mir wünschen. Bremen im Pokal ist auch absolut machbar. Vor allen Dingen, weil ich keine Karte habe, ich brauche das nächste Spiel, damit ich im Halbfinale wieder dabei sein kann. Mann. So, und gegen Union zu punkten zu Hause, das... Also wenn ich gegen Union, gegen Gladbach wird es nicht leichter. Und gegen Bremen in der Liga zu gewinnen, gegen Bremen gewinnt jeder, Mann. So, also ja, Alex, ich gebe dir ehrlich gesagt recht. Ich finde, das sollte nicht zu hoch gegriffen sein. Die nächsten Spiele sind absolut alles Knackerpartien. Aber ich finde, das muss möglich sein für die Frankfurter Eintracht. Ganz ehrlich, ich habe auch keinen Bock gerade auf Bremen. Mir geht Bremen echt krass auf die Nüsse mit diesem unsäglichen Gehype. Jetzt wird aufgewerdert. Was wird aufgewerdert? Oder wie heißt der das? Ist ja, ich glücklicherweise glaube, komplett an mir vorbeigegangen. Ja, wer denkt sich denn so einen Scheiß aus? Ja, ey. Leute, liebe Leute, es ist mittlerweile der grassierende Werder-Virus. Keine Ahnung, vielleicht hat in Bremen schon die Rüsselseuche begonnen oder so. Keine Ahnung, die Hirne aus Menschen raussaugt tatsächlich. Ja. Mittlerweile ist jeder immer noch, trotz der Tatsache, dass sie auf der tabellarisch wirklich nicht gut stehen, ist immer noch im Kohfeldt-Fieber. Jetzt beginnt der Kohfeldt-Hype. Es ist ja der Magenstaller Trainer. Habt ihr diesen langen Artikel von Arndt Zeigler dazu gelesen? Nee, habe ich nicht tatsächlich. Ich musste es tatsächlich nach ein paar Sätzen abbrechen. Ja. Weil ich dachte, warum tue ich mir Sachen an, die mir einfach auch nicht gut tun, mit denen ich auch eigentlich nichts zu tun habe. Ich muss das mal lernen. Ich muss das wirklich mal lernen. Dann findet halt Arndt Zeigler Kohfeldt gut. Da muss ich mich zu Hause auf meine Couch setzen und sagen, akzeptiere das. Genau. Das darf keine Emotion aber dann mehr in mir hervorrufen. Dann bist du auf Facebook unterwegs, hast gerade damit abgeschlossen und auf einmal retweetet oder wie auch immer man das auf Facebook nennt. Die Leute twittern mich doch damit an. Ja, genau. Hast du schon gelesen? Nein, probier die ganze Zeit es nicht zu lesen. Ja, aber Twitter ist auch gar nicht dein Problem. Dann schickt es dir Axel bei WhatsApp, damit du es liest. Ja, also, dann genau. Axel, du provozierst es doch. Axel denkt dann, dass mich freuen würde, wenn Leipzig-Fans mit ihrem Schals um den Bus rumlaufen. Ich muss davon wegkommen. Das frisst ja. Kapazitäten, Alter. Dann aber soll Kohfeldt kann doch draußen mal der Trainer bleiben. Ich verstehe auch nicht, warum mich das so nervt. Aber es nervt mich. Kohfeldt ist ja nicht überhyped. Was hat er denn geleistet? Aber es ist ja genau das, ich meine, man kann es ja verstehen. Ich muss auch sagen, da sehe ich auch die Schuld auch ein bisschen bei mir, weil ich sage das ja auch immer, Ambiguitätstoleranz, dass ich andere Meinung auch tolerieren muss, ich sagen muss, okay, klar, ihr findet Kohfeldt toll, ich finde das alles jetzt nicht so. Ich finde sogar als Trainer an sich, kann ich das absolut nachvollziehen, bin jetzt nicht so der größte Fan von diesem Typen, aber wie auch immer, da lasse ich mich auch leicht mal anstecken. Ich finde sogar, dass die Option, ihn überhaupt zu behalten, angesichts der Trainerlage, die es momentan in Deutschland gibt, durchaus verständlich ist. Ja, alles in Ordnung, die haben noch Schlagdistanz, das kann noch passieren. Trotzdem, um wieder den Bogen nach Frankfurt zu schlagen, muss es für die Eintracht mehr als möglich, sondern wirklich geboten sein, zumindest zu Hause im DFB-Pokal gegen Bremen weiterzukommen. Und auswärts, finde ich, sollte man dann auch die eine oder andere Lösung finden, um Punkte mitzunehmen. Und Alex, vollkommen richtig, um zum nächsten Spiel in der Liga zu kommen. Ganz klar, Union Berlin, egal wie, ja, da kann mir jetzt auch keiner kommen, oh Gott, da sind die Fans nicht da, die Fans sind draußen und das wird irgendwie die Mannschaft verunsichern. Die haben mit der Mannschaft geredet, die Fans, die Mannschaft wird trotzdem top motiviert sein und du musst zu Hause gegen Union Berlin einfach einen Dreier holen, weil genau das, was du eben gerade gesagt hast, würde uns ansonsten drohen. Die Wochen danach werden nur noch schwieriger und gegen andere Gegner wird es halt extrem schwierig. Du musst da jetzt die Punkte holen. Haben wir darüber schon gesprochen, dieses Fans sind draußen? Noch nicht, nee. Wir müssen jetzt erstmal ein paar Soundfiles abarbeiten. Aha. Dann lasst uns das mal tun und dann sprechen wir mal über die Proteste zum Montagsspiel. Wir waren gerade eben schon so ein bisschen im Norden, wir wollen jetzt aber mal nicht nach Bremen, sondern wir fahren nach Hamburg und da sitzt der Netfuller und der hat uns auch was geschickt. Moin Eintracht-Podcast, hier ist der Netfuller aus Hamburg. Ich wollte euch alles Gute zum 10-jährigen Bestehen wünschen. Ihr seid quasi der Podcast, den ich am zweitlängsten höre. Es gibt nur noch einen, den ich länger höre. Ich bin geil informiert über die Eintracht durch euch. Es macht auch nach 10 Jahren noch immer Spaß, euch zuzuhören. Wir sind ja schon so dick und dünn gegangen in diesen 10 Jahren. Und obwohl die Eintracht mir nicht so richtig am Herzen liegt, freue ich mich über jede Woche, wenn ihr eine Sendung aufnehmt. Macht weiter so. Alles Gute aus Hamburg. Geil. Grüße nach Hamburg an den Netfuller. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Ja, viel, viel Liebe. Freut mich immer wieder. Freut mich auch immer, wenn wir uns sehen und so. Das ist echt ein geiler, geiler Typ. Viele Grüße an den Netfuller. Einer meiner wenigen Man-Crushs, muss ich sagen. Ja, hat auch einen schönen Bart tatsächlich, muss man mal sagen. Ja, bevor das jetzt hier wieder Richtungen einschlägt, die keiner haben will. Nehmen wir den nächsten Beitrag und der kommt vom Oliver. Gude, lieber Eintracht-Podcast, ich möchte euch ganz herzlich beglückwünschen zum 10-jährigen Bestehen und auf diesem Wege auch mal Danke sagen. Ihr seid eigentlich für mich nicht mehr wegzudenken aus dem Alltag, um vergangene Eintracht-Spieltage aufzuarbeiten und vor allem eine neue Eintracht-Woche einzuleiten. Und ja, möchte einfach mal recht herzliche Grüße da lassen von Olli aus dem Sauerland. Ich bin eingefleischter Eintracht-Fan und treuer Zuhörer seit mehreren Jahren von euch. Beste Grüße. Nice. Vielen Dank. Danke und Grüße. Schönes Sauerland. Da kennst du bestimmt auch irgendwelche Tracker-Kneipen, Dennis, oder? Ja, klar. Auf jeden Fall. Irgendwann müssen wir mal so einen Reiseführer rausbringen irgendwie. Dennis, ja, die grauenvoll. Ja, genau. Das, jetzt geht es schon wieder in so eine perverse Richtung. Okay. Ja, dann spielen wir jetzt einfach schnell das nächste Soundfile und das kommt vom Sven. Moin und Grüße aus Hamburg. Hier spricht Sven und ich möchte euch auf diesem Wege einfach einmal Danke sagen für euer Engagement, für euer Fachwissen, für eure Leidenschaft und für die Tatsache, dass ihr den Fans der Eintracht Woche für Woche eine Stimme gebt. Ihr seid für mich mittlerweile ein unverzichtbarer Bestandteil der Medienlandschaft rund um die SGE. Und das sage ich auch ganz bewusst als einer, der hauptberuflich als Journalist tätig ist. Vielen, vielen Dank, macht weiter so und Happy Birthday. Das war der Sven. Dankeschön. Ja, super, vielen, vielen Dank. Freut mich. Sehr cool, aber wer hat Sven bezahlt dafür, dass er die Nachricht schickt? Wer hat gesagt, er beneidet oder findet es toll für das Fachwissen, was hier im Podcast verteilt wird? Das müsste dann Marvin gewesen sein. Kann er die nicht gemeint haben, mein Lieber? Nein. Sven ja, genau. Schatz feiert. Genau so ist es nämlich. Liebe Grüße an Marco Gebhardt. Ja. Ja. Marvin, wer war nochmal dieser Benjamin Rode, über den wir vorhin gesprochen haben? Ja, du, erste Folge. Da kann man noch Fehler machen tatsächlich. Aber Sven Thyssen, vielen, vielen Dank, viele Grüße tatsächlich. Wir folgen uns ja auch alle schon länger irgendwie bei Twitter. Sven, netter, cooler Typ. Und wird auch mal Zeit, dass wir uns alle mal irgendwie persönlich treffen, habe ich das Gefühl. Ne? Ja, ich glaube, da sind so einige dabei. So, einen machen wir jetzt noch und dann reden wir über die Fan-Thematik und dann haben wir nämlich hier noch das vom Thomas. Hey, Eintracht-Podcast-Team. Herzliche Grüße aus Berlin-Wannsee von Thomas auf Twitter @Rakox. Ich wollte mich bedanken für 10 Jahre Podcast. Ihr habt mein Fan-Dasein in der tiefen Provinz hier im Berliner Südwesten auf eine neue Ebene gehoben. Ich habe durch euch viele tolle neue Leute kennengelernt. So macht Fan-Dasein mehr Spaß und ich freue mich aufs Wiedersehen. Bis dahin. Geil, ey. Thomas Rakox auf Twitter. Freue mich immer. Wir sehen uns ja regelmäßig mittlerweile. Er fährt, das ist ja auch geil, ist ein geiler Typ, fährt ja total oft die ganzen weiten Wege hier nach Frankfurt. Wie gesagt, ja, irgendwie immer so verortet zwischen Berlin, Hannover. Er ist auch lustig, weil er ist schon extrem lange auch bei Twitter dabei. Wir wissen ja, das muss man schon mal ein bisschen, kann man auch mal sagen tatsächlich, dass wir uns ja alle irgendwie so ein bisschen auch auf Twitter bewegt haben. Immer der Eintracht-Podcast war recht früh bei Twitter auch dabei. Da haben wir uns ja, glaube ich, alle so ein bisschen auch gefunden, muss man sagen. Ja. Und der Rakox ist echt einer von wenigen, die noch früher da waren als wir. Ja, im November 2008 hat er, glaube ich, zum ersten Mal die Twitter-Maschine angeworfen und seit ein paar Jahren, letzten paar Jahren auf jeden Fall auch ein stetiger Begleiter, auch wie gesagt im Stadion. Ich freue mich immer und deswegen vielen, vielen Dank und vielen Dank für die schönen Grüße, muss ich sagen. Ja, das ist auf jeden Fall einer der überragendsten Typen, die wir durch dieses ganze Podcast-Community-Ding kennengelernt haben. Haben wir letztes Jahr schon gesagt, der kommt öfters vorbei. Mega geiler Typ, auch mega geile Abende schon mit ihm gehabt. Ganz, ganz liebe Grüße. Ja. Super gut. Ja. Wenn wir jetzt so gerade eben schon in Berlin waren, grüßetechnisch, dann lass uns doch nochmal über diese Fanproteste-Thematik am Montag sprechen. Montagsspiele sind zwar ja jetzt wieder am Auslaufen abgeschafft, trotzdem hat sich die aktive Fanszene der Eintracht dafür entschieden, hier nochmal einen Protest zu zeigen. Können wir den Satz einfach schon umformulieren? Ja. Die aktive Fanszene. Also keine Ahnung, bin ich keine aktive Fanszene, ich habe mich null dafür entschlossen. Und ich find's auch komplett für den Arsch. Und das ist eigentlich, wenn ich mich eben aufgeregt habe, das Thema regt mich noch viel krasser auf. Okay. Weil ich's für den Arsch finde. Also das Thema ist durch. Das Thema ist durch. Die Montagsspiele sind abgeschafft. Ich muss dafür nicht mehr protestieren. Und jetzt kommen irgendwelche Leute und wollen mir sagen, ich habe nicht ins Stadion zu gehen. Und da kommt ja noch dazu. Nee. Die meisten Leute werden trotzdem reingehen und werden oben im Oberrang rumlungern, mir die Sicht versperren und mir da auch noch zusätzlich auf den Sack gehen, weil auf das Spiel verzichten will am Ende nämlich die Hälfte nämlich gar nicht. Also, Marvin? Eins am anderen. Also du kannst ja ganz normal ins Stadion gehen. Ich finde, da muss man ganz kurz, auch wenn wir das relativ selten machen, das Heimspiel hat da einen ganz guten Beitrag mit der Ina Kubuschinski geliefert, die das mal ein bisschen erläutert hat, wie die ganze Sache abläuft und welche Optionen es gibt. Auch für die Leute, die trotzdem ins Stadion wollen, am Montag gibt es die Möglichkeit, die Karten umzutauschen und dann einen anderen Platz, einen potenziell höherwertigen Platz als entsprechend Anspruch Spiel trotzdem zu sehen. So, das ist der erste Aspekt. Ich kann verstehen. Aber das wird doch keiner machen. Sondern die Leute werden sich mit Karten irgendwo reinmogeln, wo sie nichts zu suchen haben. Und da oben wird es brechend voll sein. So wie es bis jetzt immer war. Nun, also, das steht zu vermuten. Ich würde tendenziell warten, dass wir auf einen Beweis warten, ob das wirklich so ist, weil wenn du andere Bereiche dementsprechend abfedern kannst, das Problem ist, das ist jetzt eine Behauptung von dir und ich tue mich schwer, mit einer Behauptung, die noch nicht belegt ist, dementsprechend zu agieren. Jo, ich werde dir nach 10 Minuten, wo ich im Stadion bin, einen Beweis schicken. Kannst du alles gar nicht, das WLAN funktioniert doch nicht. Mach das gerne, aber es war bislang einfach immer so. Ja, in der Vergangenheit war das sicherlich, aber du weißt nicht, in dem Fall, das stimmt schon, du weißt nicht, ob das jetzt in dem Fall wieder genauso ist, weil es ja jetzt auch... Vor allem in der Vergangenheit waren es vielleicht auch Blocksperren, die man nicht bewusst wollte. Ja. Nee, es waren auch die Euroleague-Spiele, wo es jedes Mal so war. Lange Rede, kurzer Sinn. Brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Ihr glaubt, es ist nicht so. Ich bin fest davon überzeugt, dass es wieder so sein wird. Und das geht mir einfach auf den Sack, weil das sind die Leute, die das Maul groß aufreißen mit, nee, gehen wir nicht hin, protestieren wir. Nee, ihr lungert bei mir rum. Okay. Eine sehr singuläre Sicht der Dinge, auch eine durchaus perspektivisch ich-bezogene Sicht der Dinge. Tatsächlich, ich will nur mal ganz kurz versuchen, das Ding ein bisschen einzuordnen. Ne? Tatsächlich ist es so, ja, man kann darüber reden und kann sagen, die Sache der Motorspiele sind eh abgeschafft, also benötigt es diesen Protest nicht. Dazu muss man aber auch sagen, dass das nur die Hälfte der Wahrheit ist, denn ja, die Motorspiele wird es ab der nächsten Saison nicht mehr geben. Tatsächlich gibt es aber Sonntagsspiele, eine größere Verschiebung der Sonntagsspiele auch zu späteren Uhrzeiten, die tatsächlich auch durchaus problembehaftet ist. Und das sind halt Dinge, deswegen finde ich persönlich, ist es durchaus akzeptabel, ob wir jetzt uns komplett darauf einigen müssen, das steht auf dem anderen Blatt, aber durchaus akzeptabel, seinen Protest kundzutun. Ich will noch mal ganz kurz dazu sagen, und Alex, da kannst du gleich wieder einhaken, da geh ich fast von voll aus, dass du das tun wirst. Ich kann aber tatsächlich, muss ich auch sagen, finde ich es insofern gut, denn in der letzten Zeit wurde immer kritisiert, wenn es diese Proteste gab, bis auf Ausnahme den Tennisballwurf gegen Red Bull und so weiter und so fort. Aber Mainz wurde kritisiert. Das ist für mich persönlich jetzt die mildeste Form des Protests und trotzdem ein Zeichen zu setzen, weil die Stimmung rausgenommen wird aus der ganzen Kiste. Ich finde, das ist insofern auch in Ordnung, dass die Fanszene auch mit der Eintracht gesprochen hat, mit den Eintracht-Fans, nicht nur mit den Verantwortlichen, nicht mit den Eintracht-Fans, sondern mit den Eintracht-Spielern, mit den Verantwortlichen. Nach einer Lösung wurde gesucht und gleichzeitig wurde der Protest, glaube ich, von allen Seiten akzeptabel irgendwie gestaltet. Für mich ist es die mildeste Form des Protests, um gleichzeitig ein Zeichen zu setzen. Und ich finde, das muss man auch dieser weiteren Zerklüftung des Spieltages durchaus anheimstellen, dass das möglich sein muss. Das ist meine persönliche Meinung. Now discuss. Ich kann es auch kurz machen. Ich verstehe die Proteste absolut. Ich würde mir sogar wünschen, dass das ganze Stadion mal leer bleibt. Das würde für mich viel eindrucksvoller sein als so ein einzelner Teil des Stadions, weil das kannst du als Fernsehteam, kannst du das leicht kaschieren. So. Also du zeigst ja, die Hauptding ist ja auf der Gegentribüne dann, da werden die Leute sitzen. Ich fände es immer geil, ein ganzes Stadion leer zu machen. Ich bin da bei Marvin. Ich finde diesen Protest absolut legitim, zu sagen, ey, wir erinnern euch nochmal dran, dass wir gar keinen Bock darauf haben und diese Spiele gibt es weiterhin und die Eintracht spielt auffällig oft montags. Das nervt einfach auch, weil das ein geiles Spiel ist, wenn das an einem Samstag wäre oder irgendwie, dann wäre das richtig geil. Und nur in Berlin kommt ja, die bringen vielleicht 6.000 Leute mit, das wird durch das Montagsspiel auch weniger sein, weil das nicht jeder kann. Das zeigt genau, warum keine Montagsspiele, warum ich das auch nicht haben will. Und es gibt auch Entwicklungen außerhalb der Montagsspiele. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine Stellvertreterdiskussion, um diese Montagsspiele zu zeigen, ey Leute, ihr braucht nicht denken, dass wir jetzt einfach ruhig sind, weil die Montagsspiele wieder abgeschafft wurden, weil gleichzeitig parallel andere Entwicklungen laufen, wie, ja super, dann Montagsspiel wird abgeschafft, dafür spielen wir jetzt fest Sonntag um 13.30 Uhr, das ist auch nicht besser. Wenn die Eintracht 13.30 Uhr sonntags auswärts irgendwo spielt, wann soll ich aufstehen, um 5 Uhr morgens oder was so? Also, das ist, gibt viele Entwicklungen im Fußball, die trotzdem weiterhin, wo man zeigen muss, nee, haben wir keinen Bock drauf. Und dann will das Fernsehen, will natürlich, die machen Freitagabend, Eintracht gegen Eintracht spielt in Dortmund, sagen die, ja, die beiden lautesten Fans sehen gegeneinander. Die arbeiten damit. Und die wollen genau bei diesem Spiel auch damit arbeiten. Und deswegen sollen wir montags ins Stadion kommen. Dann finde ich genau richtig zu sagen, nee, haben wir keinen Bock drauf. Übertragt's halt. Wir haben keinen Bock darauf. Fertig, aus. Und es ist ja auch genau der Punkt, denn ich meine, nur weil wir uns das vielleicht einrichten können, trotzdem montags ins Spiel, zum Spiel zu gehen, gibt es genügend andere, die montags einfach weg, ja, eben echt Probleme haben. Leute, die aus Fulda kommen, die montags da anreisen müssen. Leute, auch da, für die ist auch Sonntagabend echt ein Problem tatsächlich. Leute, die aus Kassel, komm mal abends, versuch mal abends von Frankfurt zurück nach Kassel zu kommen. Ja, das ist ja sowieso schon ganz weit. Kann niemand wollen. Das kann niemand wollen. Ja, und wenn du es nicht. Ja, aber die Diskussion ist ja nicht, ob Montagsspiele sinnvoll sind oder nicht. Also, aber mir geht es nicht. Da sind wir uns auch alle einig, dass es nicht sinnvoll ist. Aber die Art und Weise des Protests finde ich aber auch nicht sinnvoll. Ich finde es nicht gut, Leuten vorzuschreiben, ob sie ins Stadion gehen können oder nicht. Wir haben 17 Heimspiele im Jahr und oder in der Saison. Die will ich halt einfach alle mitnehmen. Und ja, wenn die an einem fucking Montag sind, dann muss ich es halt möglich machen, weil es halt gerade einfach nur mal so ist. Aber da mag ich mir nicht von jemandem sagen lassen, nee, kommst hier heute nicht rein, wir machen Protest. Tatsächlich kommst ja, du aber rein. Du kommst ja ins Stadion, oder nicht? Ja, schon mal gesagt. Ich, ja. Dass diese Ausweichmöglichkeit besteht. Ich weiß nicht, ob das früher in Vorhersen geil. Also, wenn ich, also so ganz ehrlich, Leute, wenn du einen Steher im 40er hast oder kommt jemand und sagt, ja, warte mal, du kannst dich hinten in die Ostkurve setzen, in den Langnese-Familienblock oder wie auch immer der heißt, zahlst du jetzt aber nochmal 30 Euro mehr. Wer macht denn das? Nein, du zahlst noch nicht mehr. Du kriegst keinen Aufpreis. Du bezahlst nicht mehr. Kannst deine Karte eintauschen gegen einen. Okay, wer auch immer im 40er einen Steher hat, wer geht denn in den Rewe-Familienblock? Geil, wie du dein Argument über die Union hast, umzuwandeln innerhalb dieser Sekunde. Ja, es ist schwierig, Alex, es geht doch drum, es ist doch toll, dass die Möglichkeit irgendwie ausgehandelt wurde. Das heißt ja auch, dass die Argumentation schon auch irgendwie bei Eintracht Frankfurt angekommen ist, weil die müssen es ja ermöglichen, sonst wäre eben die Problematik, dass Aufpreis gezahlt werden müsste oder sonstiges, sondern es ist ja ein Entgegenkommen vom Verein, oder sehe ich das falsch? Ne? Das ist ja... Ist ja sicherlich von der Seite. Genau. Getragen. Es ist ein Entgegenkommen des Vereins, ist im Endeffekt eine Möglichkeit gewesen, um so viel wie Leute, die wirklich ins Stadion wollen, wirklich reinzubringen. Natürlich. Das ist eine Kommunikationsoption gewesen mit den Eintracht-Verantwortlichen, um zu sagen, okay, wir verstehen den Protest, wir akzeptieren das. Es gab natürlich auch die Kritik von den Eintracht-Fans, von der aktiven Fankurve. Warum habt ihr damals nicht dagegen gestimmt? Und die haben dann irgendwie auch gesagt, naja, das haben wir irgendwie verbaselt, wir haben die Gefahr nicht so drohend gesehen, wie auch immer. Und das ist jetzt so, es wird ja wahrscheinlich jetzt auch der letzte Protest sein, wenn alles gut läuft. Ne? Und das ist halt so die Option, die gesagt wurde, okay, damit könnt ihr trotzdem ins Stadion gehen. Genau, Dennis. Das finde ich eigentlich ein wichtiges Zeichen, dass der Verein da auch nicht im Endeffekt jetzt gegen, oh, was macht ihr da, ihr schadet uns, ihr müsst kommen, ihr müsst hier supporten und wir sind auf euch angewiesen, was ja schon eigentlich ja, wir haben es vorhin angesprochen, die Heimspiele sind eigentlich das Einzige, was du momentan irgendwie Zählbares mitnimmst, weil der Support da ist, die Mannschaft sich besser motivieren kann und so weiter. Da kann man schon Kritiker, ich habe das nämlich auch ein, zwei Mal jetzt schon gehört, dass Leute gesagt haben, wie könnt ihr das in der Situation machen, das ist doch euer einziger Trumpf, dass ihr Fans habt, die das machen. Da sage ich noch, an der Stelle kann ich es noch irgendwo verstehen, wenn das als Argument ist, dass man sagt, das ist natürlich blöd, gegen Berlin wird sicherlich auch so nicht ganz einfach, du brauchst da sicherlich auch den, wäre sicherlich schön, wenn der Support von den Fans kommen würde. Auf der anderen Seite beschneidest du damit natürlich komplett deine Möglichkeiten dann auch weiter zu protestieren gegen diese ganze Zerklüftung des Spielplans. Das ist genau das, was ihr ja sagt. Im Endeffekt diese Ausweichen auf Sonntag, das ist ja genauso beschissen. Ne? Und wenn die Leute auswärts fahren, Basti, du hast gesagt, das geht ja nicht drum, du wohnst in Frankfurt oder wohnst hier im Frankfurter Umkreis und musst eben dann, ja, ob du dann im Endeffekt am Sonntag Mittag oder Sonntagmorgen fährst, ist eigentlich nicht so schlimm. Es nervt halt, weil man vielleicht noch ein bisschen müde, platt ist. Aber es geht ja drum, da kommen ja Leute hunderte von Kilometern angefahren und Dings, das ist, ich kann es auch völlig verstehen, ich bin auch eigentlich für den Protest. Auf der anderen Seite kann ich schon auch die Leute verstehen, die sagen, ah, das nervt natürlich, ihr nehmt euch eure einzige richtige Waffe momentan, nämlich Heimspiele vor einer geilen Kulisse, die Leute richtig anzuzünden, die Mannschaft im Endeffekt ins Rollen zu bringen, und das nehmt ihr euch eigentlich selbst, seid ihr denn eigentlich bescheuert? Ja, ist jetzt eine blöde Situation. Ich hoffe aber, dass es irgendwie dann auch trotzdem funktioniert und die Eintracht gegen Union da auf jeden Fall was holt. Es wäre halt schon irgendwie krass, wenn das wirklich eine große Auswirkung hätte. Aber dadurch, dass eben diese ganzen klärenden Gespräche stattgefunden haben und die Mannschaft Bescheid weiß, auch mit der Mannschaft weiter, selbst, ne? Genau, der wichtige Punkt. Also auch theoretisch gesehen wäre es ja auch möglich, dass Leute, die dann dadurch nicht ins Stadion in ihren eigenen Block dürfen, und wenn das wirklich ganz viele sind, die hätten sich ja auch organisieren können und sagen können, hier Eintracht Frankfurt, das wollen wir nicht, wir wollen ins Stadion, bla bla. Das habe ich überhaupt nicht vernommen. Überhaupt nicht. Ja. Also ich habe nirgendwo mitgekriegt zu sagen, boah, das geht nicht, weil da kannst du dich ja dann auch formieren und sagen, gut, organisieren wir uns, wollen wir nicht machen, wir sind strikt dagegen. Da habe ich schon das Gefühl, dass da trotzdem in dem Bereich eine Akzeptanz da ist, die das alle mittragen, weil solche Sachen werden ja auch beschlossen. Und ich glaube tatsächlich, ich habe nicht vernommen, dass es da wirklich wilde Szenen, Diskussionen gab und irgendwie die gesagt haben, nee, ich will unbedingt in meinen 36er, ich will in meinen 42er, nee. Sondern wenn es da ein paar Einzelne gibt, denen wurde das Angebot gemacht und ich glaube, die kannst du auch alle versorgen. Und ganz ehrlich, was wollen, ist dann einer zu Hause, der sagt, nee, ich will unbedingt mit 14 Leuten im 40er rum alleine stehen. Also weiß nicht, ob das nicht verkraftbar wäre, zu sagen, gut, dann sitzt du jetzt halt mal da und da. Keine Ahnung, also ich finde das nicht so schlimm. Das Argument mit der Mannschaft finde ich noch stärker, zu sagen, ey, dann ist halt keine Stimmung und die Eintracht ist sehr, sehr heimstark. Die ist durch ihre Auswärtsschwäche auch auf diese Heimspiele angewiesen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel, um dir komplett Ruhe in diesem Mittelfeld zu verschaffen, um nicht irgendwie nach diesen, habt ihr schon angesprochen, nach diesen harten Wochen irgendwann nach unten zu schielen. Also sportlich gesehen kommt das zur Unzeit. Aber ja, das war damals, als die Diskussionen um die Leipzig-Proteste waren, auch da. Da musstest du auch abwägen und es gibt halt Sachen, die kann man nicht final entscheiden, zu sagen, klar, wäre es wichtig, die Mannschaft zu unterstützen. Gleichzeitig ist es auch wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass, ganz ehrlich, Deutschland ist da wirklich noch in einer komfortablen Position, was Fanrecht und Fan, und dass überhaupt sowas erlaubt sein kann oder dass es eine Szene gibt, die organisiert ist. Ich glaube tatsächlich, dass viele Vereine in Europa sich das wünschen würden, weil die dann nicht die Zustände haben, die sie haben. Ich war in London bei Arsenal. Leute, das hat nichts mehr, auch überhaupt nichts mehr mit einem Fußballstadion zu tun. Alter, als wir da waren, bei allem Respekt, das war ja Wahnsinn. Emotionsloses Gekicke, ey, tatsächlich, oder? Da hast du ja wirklich gedacht, da ist wirklich komplett Zuschauerausschluss und nicht nur Eintracht-Fans. Also es gibt Entwicklungen, da muss man wirklich aufpassen. Ich finde das dann auf diese Weise auch gut. Und Marvin hat es gesagt, das ist ja nichts Aggressives. Also ich sehe da tatsächlich nichts Verwerfliches dran, muss ich sagen. Außer, wie gesagt, dieses Ding. Aber manchmal gibt es im Leben halt so Entscheidungen. So, du kannst nicht eine Idealentscheidung treffen, dann musst du für dich selber die beste treffen. Und ja, wie gesagt, ich habe die Proteste jetzt nicht mitorganisiert, aber ich gehe es mit tatsächlich. Mhm. Naja, aber ist doch auch schön zu sehen, dass man zwei Meinungen haben kann. Und aber ich kann die Alex beruhigen, sie wird trotzdem was sehen. Ja, sie wird trotzdem was sehen, Alex. Du wirst was sehen. Schick mir ruhig ein Foto, wenn du nichts siehst, okay? Marvin, es geht doch gar nicht darum, ob ich was sehe. Ich kann mich auch hinstellen. Aber es nervt halt schon krass, dass die Leute, die jetzt auch die Fresse so groß aufreißen, also mal davon abgesehen, dass ich finde, dass der Protest zur Unzeit kommt und überhaupt niemandem was bringt, und der hätte auch ganz anders gemacht werden können. Aber es ist halt einfach ein Nachteil auf der ganzen Ebene. Und mich nervt's einfach nur. Und ganz ehrlich, wenn der Protest ausgeweitet werden würde, ich find's halt auch ein Unding, dass Leute sich herausnehmen, mir sagen zu können, ob ich ins Stadion darf oder nicht. Wo sind wir denn hier? Wie gesagt. Und nur weil ihr niemanden gehört habt, der das kacke findet, also ich habe genügend Leute gehört, die das kacke finden. Ja gut, dann sollen die sich organisieren und sagen, wir wollen doch ins Stadion, so. Da stehen doch keine Leute mit Maschinengewehren. Ich glaube, das simplifiziert. Halt, Basti, das weißt du nicht. Das kannst du erst sagen, wenn es am Montag vorbei ist. Wie fies du meine eigenen Argumentationen nimmst, denn? Noch gehört. Ah, ja, naja, gut. Wir schauen mal, wie es läuft. Ich lerne immer wieder dazu, Marvin. Ja, ich bin sehr gut. Quick Learner auf jeden Fall. Wir schauen auf jeden Fall, wie es läuft. Ja, wie gesagt, wir müssen ja nicht immer eine Meinung haben. Wir haben jetzt hier mehrere Meinungen vertreten. Das ist auch in Ordnung. Ihr könnt ja mal, mittlerweile gibt es ja, darf man auch nicht vergessen, eine relativ rege Community bei uns auch auf YouTube. Das ist ja unser, keine Ahnung, dritt-, viert-Ausspielweg tatsächlich. Wir sind auf Spotify verfügbar, bei iTunes und so weiter und so fort. Mittlerweile ja auch seit einer längeren Zeit bei YouTube. Und da gibt es auch immer relativ viele Kommentare. Ja. Könnt ihr auch mal da reinschreiben, was ihr denkt, ob ihr an den Protesten teilnimmt, geht ihr dann überhaupt ein Stadion, wie macht ihr das? Schreibt doch einfach mal rein und dann gucken wir mal. Wir lesen auch hier, nicht nur bei Fußball 2000, wir lesen auch hier alles tatsächlich. Ja. Mit geballter Power sind wir auch da für euch da. Und dann wird uns das auf jeden Fall mal interessieren. René, wir haben noch weitere Stimmen. Genau. Wir haben noch drei Stück. Eins würde ich als Outro-Ersatz aufheben wollen. Und die anderen beiden spielen wir jetzt. Da haben wir nämlich einmal den Majid und der hat uns Folgendes geschickt. Ja. Gute zusammen, hier ist Majid Akkad. Ich höre euch jeden Tag beim Einschlafen zu und so wie jetzt gerade, es ist 3:15 morgens. Ja, und dadurch hat auch mein Umfeld gemerkt, dass sich mein Wortschatz so stark verbessert hat, einfach durch diese vielen verschiedenen Charakteren, die ihr bei euch mit dem Team habt. Ja, und es wäre echt mal cool, wenn wir mal wieder bald so ein Hörertreffen machen, damit wir einfach sehen, wie unfassbar krass sich dieses Projekt da über die letzten 10 Jahre entwickelt hat. Und ich wünsche euch wirklich alles Gute und macht weiter so. Bleibt so, wie ihr seid. Geiler Typ. Vielen Dank. Wortschatz ist ein gutes Ding. Mein Wortschatz verbessert sich ja auch durch den Marvin. Ich musste eben schon 2-mal googeln, was er gesagt hat. That's true. That's a good thing, actually. Aber ja, hier, Martin, vielen Dank. Ich freue mich. Das ist doch ein geiles Kompliment, tatsächlich. Muss ich manchmal auch in meinem Wortschatz fallen. Ich verstehe manchmal auch kurz auch nicht, was die Alex will, aber gut, das hat andere. Ich dachte schon, du sagst, du verstehst manchmal auch nicht, was du sagst. Ja, ich versuche das teilweise. Aber ich habe manchmal, je nachdem, bin ich schon lange wach, habe ich manchmal auch so ein bisschen, ja, als Zungenakrobat unterwegs, dann fällt es mir auch manchmal schwer tatsächlich. Ne? Dann nehmen wir das doch einfach als zweites Buchprojekt auf, neben den kulinarischen Reisetipps in Deutschland, machen wir dann noch irgendwie so ein Fremdwörter-Lexikon für Fußballfans oder sowas. Mhm. Ich will noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt auch schon, du hast ja noch eins, was du auf jeden Fall jetzt eindenken willst. Der Majid ist ja noch ein junger Dachs und was mir in Sachen junge Dachse auffällt, ist die Tatsache, wenn wir mal ganz kurz auf das Eintracht-Nachwuchsleistungszentrum gehen, da fällt mir auf, ja, nur mal ganz kurz, es gibt so ein paar Entwicklungen, die mir auch da gerade nicht so ganz gefallen. Ne? Die Alex hat vorhin vollkommen richtig gesagt, ne, was ist denn mit den eigenen Jugendspielern und so weiter und so fort. Wir haben mit Marco Pezzaioli jetzt ja einen technischen Direktor, der das relativ seriös oder sehr seriös macht und so weiter und so fort. Du hast relativ wenig, noch weniger Negatives. Andi Möller, die ganze Causa ist ja jetzt auch zumindest ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Was mich jetzt ein bisschen ärgert, ist, dass einer der Spieler, die aktuell in dem A-Bundesliga-Kader weitesten tatsächlich sind, ja, von dem, was man so hört, dass der leider, der jetzt auch in die Junior-Nationalmannschaft kommt und so weiter und so fort, im Sommer uns verlässt. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Ich will jetzt nicht wieder die U23-Diskussion, die vielleicht irgendwo damit reinspielt, aufmachen. Find's aber schade, dass der Jakob Engel zu einem anderen Erstligisten wechselt, und zwar zum SC Freiburg, und dass die schon ein bisschen damit planen, dass sie jetzt auf das Linksverteidiger, dass sie damit dann irgendwann Christian Günther ersetzen. Ich finde, das ist keine richtig geile Sache. Wir reden immer wieder darüber, über die Nachwuchsarbeit bei der Frankfurter Eintracht, die Durchlässigkeit hin zu dem Profi-Bundesliga-Kader. Dann ist es beim SC Freiburg tatsächlich so, dass die ja eine zweite Mannschaft haben. Das ist vielleicht auch sein Anknüpfungspunkt, um überhaupt spielen zu können. Vielleicht muss ich da meine Meinung im Stück weit revidieren, dass ich sage, wir brauchen keine U23, denn Freiburg hat die, Freiburg nimmt ein Frankfurter Talent und wird ihn erstmal dort ausbilden. Ich will das nur mal anheimstellen, das ist ja wieder eine längere Diskussion, aber aktuell hat mir das, gerade vor ein paar Wochen habe ich das gelesen, einfach missfallen. Wollte ich nur mal hier fallen lassen, weil das, ja, um Basti? Freiburg einzuholen, Freiburg hat einfach gefühlt 25 Jahre Vorsprung, was Jugendarbeit betrifft. Mhm. Also vor allen Dingen haben die U23 haben die das als gelebtes nicht nachkommen. Mhm. Die haben Konzept, das ist ganzheitlich, das ist ständig weiterentwickelt worden. Das waren mit die ersten mit Volker Finke damals, die sich in Frankreich umgeschaut haben. Also da bist du einem Verein wie Freiburg halt unterlegen. Und die haben natürlich noch einen weiteren Vorteil. Die haben auch nicht so ein aufgeregtes Umfeld. Also die sagen von sich selber, wir wollen zu den Top 25 in Deutschland gehören. Mhm. Da kann es auch dazu gehören, dass du einfach mal absteigst. Und wenn die 13. werden, sind die auch fröhlich. Da kannst du natürlich dann auch viel mehr Spieler einbauen, als wie in diesem ja, Umfeld bei der Eintracht, wo du natürlich auch nicht mal dann Jugendspieler hast, die dich weiterbringen. Ganz ehrlich, viele Jugendspieler, die wir hatten und hätten halten können, gibt es jetzt auch nicht. Ich höre immer ja Waldschmidt und Kempf und so. Ja, liebe Leute, der spielt halt auch nur in Freiburg. Also das ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie, keine Ahnung, viele, viele krasse Spieler hier gewesen sind, die wir nicht halten konnten. Ich glaube einfach, dass die jetzigen Verantwortlichen das Problem erkannt haben. Ob Möller da die richtige Personal ist, wage ich anzuzweifeln. Aber ich glaube, wenn dieses vernachlässigte Feld Jugendarbeit jetzt verbessert werden soll, müssen wir den Verantwortlichen leider mindestens 5 bis 8 Jahre geben, weil okay. Das ändert sich ja nicht so schnell. Also du kannst ja nicht schnell Strukturen aufbauen. Also, da sehe ich bei der Eintracht, ich habe auch gar nicht mehr die Hoffnung. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ja, warum setzen wir Marchetti nicht ein? Leute, ich glaube nicht, dass wir hier in den letzten Jahren Trainer hatten, die extra nicht einsetzen, sondern die sind halt einfach nicht besser. Also es ist leider einfach so. Also dieses Jahrhunderttalent Sonny Kittel, was wir hatten, wo spielt der jetzt beim HSV? So, also ja, einfach nur mal um das einzuordnen, glaube ich. Nee, ich finde es gut. Ich meine, das ist jetzt natürlich eine größere Diskussion. Ich finde es aber gut, dass wir da zumindest das mal anreißen, weil mir ist es so ein bisschen negativ aufgefallen. Ich kannte es aber natürlich von den wenigen Einsätzen, die ich eben wirklich gesehen habe, kann ich das nicht hundertprozentig einordnen. Deswegen finde ich es einfach gut, dass wir da mal kurz ein anderes machen. Ist auf jeden Fall auch ein Thema, das wir wahrscheinlich im Sommer vielleicht nochmal behandeln werden. Ja. Wenn entweder die U23 dort nochmal heißer werden sollte oder die neue Transferperiode ansteht und die Alex dann wieder auf der Matte steht und sagt, wo sind die jungen Leute, und vielleicht sollten wir mal mit dem alten Transfersystem wieder beginnen, wo wir dann halt eher junge, hungrige Leute holen. Ne? Trotzdem, Marvin, ich muss sagen, ich finde es eigentlich gut, dass du es angesprochen hast. Ich finde es nochmal einen guten Punkt, denn du hast eben als Eintracht Frankfurt, und das passt auch zu allem, was Alex, René, Basti, alle jetzt da auch zu der Thematik eigentlich beigetragen haben, dass wir es nicht machen oder generell die Eintracht vom System her nicht dafür steht, dass wir viel mit unglaublich viel Geld junge Spieler von fremden Mannschaften abwerben, um sie in unseren Kader sozusagen einzuarbeiten, sondern es ist ja schon so ein bisschen, da hast du, wenn du eigene ausgebildet hast und hast zumindest die Möglichkeit, auch über so ein Auffangbecken wie so ein U23, denen noch ein weiteres Jahr zu geben. Und wir wissen alle, in diesen gerade entscheidenden Jahren aus, ja, ich sag jetzt mal, wenn die 17, 18, was weiß ich, sind, da nochmal diesen Sprung zu machen und diesen Entwicklungsaufbau körperlich auch zu bringen, das musst du eigentlich, dafür brauchst du eigentlich auch eine konkurrenzfähige Mannschaft, wo vielleicht auch ein bisschen körperlicher, wo vielleicht auch ein bisschen, ja, so der Sprung dann in die A-Mannschaft nicht ganz so groß ist wie jetzt aus einer U19 oder sonst irgendwie noch niedrigeren Gruppen, dass du einfach die Möglichkeit hast, da nochmal ein weiteres Jahr sozusagen wie auf dem Teststand eigentlich die Spieler nochmal zu bringen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Mittel, was wir uns selbst ja leider ein bisschen verbaut haben. Ich glaube, das ist natürlich bei manch anderen Mannschaften, wo jetzt gesagt wird, ja, das brauchst du nicht, weil das ist wieder ein bisschen andere. Ich glaube, da spielt auch viel Geld und Dings und Systeme eine Rolle. Ich glaube, die Eintracht würde tatsächlich von so einer U23-Aufstellung wieder profitieren, weil einfach sie ein bisschen mehr Entspannung in dieses ganze System bringt, dass du einfach ein bisschen mehr Zeit hast, die Spieler zu beobachten. Aber gut, wie gesagt, hast du ja schon richtig gesagt, wir beobachten das mal weiter, was sich da so entwickelt. Ich fand es ein sehr positives Signal, dass da gesagt wurde, wir haben doch wieder Interesse, sowas zu machen. Mal schauen, was da so kommt. Einfach damit du mal wieder die Möglichkeit hast, so Spieler, wie du hast jetzt schon Engel und etc. angesprochen, denen vielleicht doch nochmal zu sagen, guck doch mal erst nochmal ein Jahr bei uns, und wenn es dann dir wirklich gar nicht gefällt, dann gehst du halt im Endeffekt meinetwegen nach Freiburg oder sonst wohin. Dann hast du aber zumindest auch selbst die Gewissheit, dass du da nicht Talente gehen lässt, die du vielleicht hättest noch ein bisschen gebrauchen können. Ich bin da irgendwie ein bisschen eher beim Basti. Also ich glaube, es scheitert an einem viel früheren Punkt als in der U19, U23. Weil alles, was tatsächlich irgendwann mal bei der Eintracht war und von der Eintracht auch weggegangen ist, also davon siehst du nichts. Also lassen wir jetzt Emre Can mal raus und auch ein Timothy Chandler. Aber keiner, wir hatten das letzte Mal, als wir über die U23 gesprochen haben, die Itter-Zwillinge, Waldschmidt kämpft, die spielen zwar, aber halt auch der eine in der zweiten Liga, der andere beim SC Freiburg und da jetzt aber auch nicht so überragend. René Dadaschow wurde als großes Talent gehandelt, ist dann nach Leipzig gegangen, der spielt jetzt bei Wolverhampton in der zweiten Mannschaft. Also ich glaube, wir machen die Fehler in viel, viel früheren Jahren, weil alles, was im Talentpool der Eintracht war und irgendwo anders auch hingegangen ist. Also ich sehe nichts Bleibendes. Okay, auch auf also der Torhüterposition. Ne? Also Leon Bettke ist nach Würzburg gegangen, hat es da nicht geschafft, sich durchzusetzen. Also irgendwie fehlt mir dieser Spieler, der da mal hervorgekommen ist, der jetzt tatsächlich auch irgendwo... Ja, also stimme ich dir weitestgehend zu. Bei Luca Waldschmidt will ich doch ein deutliches Ausrufezeichen dagegen machen. Das sehe ich trotzdem anders. Ich finde trotzdem, es ist richtig, dass er gegangen ist, weil zu dem Zeitpunkt hat er bei uns einfach kein Land gesehen. Das ist eine normale Entwicklung, normale positive Entwicklung. Ist bei vielen Leuten so, ne? Auch bei Sonny Kittel. Genau. Es war auch der beste Weg über Ingolstadt. Beim HSV spielt er jetzt echt eine gute Rolle. Also das sind gute Wege. Genau, aber man muss schon festhalten, dass Waldschmidt einer mit 23 Jahren trotzdem nur noch einer der Top-Prospects ist, wenn es darum geht, im Sturm in Deutschland jemanden zu haben. Der hat auch eine Verletzung gehabt, der hat eine wunderbare U21 Nationalmannschaftszeit bislang schon gehabt. Also das ist schon richtig gut. Der das will ich ihm wirklich nicht absprechen. Der wird auch seinen Weg in der Bundesliga gehen, auch außerhalb von Freiburg. Aber vollkommen richtig. Viele Spieler sind trotzdem zur richtigen Zeit gegangen, um überhaupt noch ein Karriere-Highlight auch zu haben. Sonny Kittel ist auch erst außerhalb von Frankfurt nochmal neu robust geworden. Ne? Jetzt aber mal eine Frage dazu, mit der U23 beispielsweise jetzt einfach nur zu sehen, diese Spieler, wenn sie sich ein bisschen weiterentwickeln können und du sie im Endeffekt dann nach diesem Jahr, dass du sie noch behalten hast, weiterverkaufst, das trägt doch schon locker die Kosten von dieser Spielklasse, oder? Also ich sag mal, du hast ja grob gesagt 1 Million, sagt man ja immer, eine U23 kostet so im Schnitt 1 Million Euro. Jetzt muss man doch wirklich sagen, gerade wenn ihr so manche Spieler in der Summe, die du dann an Erlösen dann doch auch für die Spieler erzielen hättest können, wenn du sie zur richtigen Zeitpunkt abgegeben hättest oder auch wahrscheinlich diese kriegst du dann auch diese Ausbildungsentschädigung und so weiter teilweise, wenn Spieler dann noch mal irgendwo anders hingehen. Ich denke schon, dass ich das System trotzdem tragen würde. Also ich glaube nicht, dass das ein großes Problem ist. Du wirst vielleicht auch noch ein bisschen bekannter, hast eigentlich eine Option, die dich nicht viel kostet und ob es dann am Ende was bringt oder nicht, wird man sehen, aber ich finde es eigentlich nicht, was jetzt negativ für die meisten Spieler, die du da abgibst, müsstest du ja schon im sechsstelligen Bereich irgendeine Ablöse bekommen und das glaube ich nicht. Das kannst du mit einem Spieler, der, wo wird denn unsere U23 spielen? Die wird in der vierten Liga spielen, da zahlt keiner 200.000 Euro. Also, da musst du schon einen Glücksgriff landen. Aber ich meine, wir hatten das Thema vor 3-4 Folgen gehabt. Also ich glaube, du brauchst ein geiles Konzept. Ich weiß nicht, ob du eine U23 brauchst, die in der vierten Liga irgendwie kickt. Weil ich glaube, damit ist einfach am Ende des Tages keinem so richtig geholfen. Ich sehe das auch nicht. Also das ist eine Kleinigkeit vielleicht für Spieler, die verletzt sind, die dann schneller reinkommen können. Aber das Geld, was es kostet, würde ich dann tatsächlich, so traurig, wie sich das anhört, dieses Geld, das würde ich halt darin investieren, irgendwelchen Eltern von irgendwelchen geilen Spielern halt Jobs zu besorgen. Ich glaube, so läuft es leider. So, also dann musst du halt irgendwie denken, okay, tatsächlich ist es wahrscheinlich so, dass du aggressiver sein musst, was natürlich auch damit einhergeht, dass du wirklich vielleicht auch ein paar Werte dann aufgeben musst. Das ist echt, glaube ich, ein schwieriges Spiel im Jugendbereich, wenn tatsächlich Player auftreten wie Leipzig und so ein Kram, die da wahrscheinlich wirklich nicht mit den allerfairsten Mitteln noch arbeiten. Und dann hast du dann in dem Bereich auch schon Berater, da hat jeder 15-, 16-Jährige. Also das ist ein Feld, da musst du dir, glaube ich, eine Armee aufbauen, um überhaupt an diese Spieler dran zu kommen. Ja, du hast vollkommen recht. Ja, stimmt, ja. Naja, gut. Ich wollte es nur mal anreißen, weil mir das jetzt gerade letztens aufgefallen ist. Ich merke, es bleibt auf jeden Fall ein Thema. Aber René, wir haben jetzt noch zumindest eine Stimme, die du jetzt noch gleich senden wolltest, ne? Yes, so ist es. Und zwar von der Katrin, also known as Zamprine, die hat uns natürlich auch was geschickt. Eintracht Podcast ist für mich eine Institution, eine Selbsthilfegruppe Eintracht. Mein Dank geht an die kompetente, liebevoll schnottrige, lustige Alex, den diplomatischen und aufgeräumten Dennis, den motivierenden und klugen Marvin, den lustigen, emotionalen und dennoch differenzierten Basti, den sortierenden, organisierenden, moderierenden und hin und wieder wunderbar schimpfenden René. Alles Gute zu 10 Jahre Kompetenz und Unterhaltung auf Augenhöhe mit euren Hörern. Eure Zambrine. Da kann man nicht viel zu sagen, außer danke. Moment, vielen, vielen ich google gerade noch schnottrig. Naja, komm, also das ist eine also sehr gute Beschreibung gewesen tatsächlich. Jetzt google ich es tatsächlich. Also ich muss sagen, was ich vorhin was anfangen können. Was ich vorhin beim Rakox gesagt habe, gilt 1:1 auch für die Zambrina. Sehr, sehr, sehr, sehr toller Mensch. Hat mir an vielen, vielen Stellen auch tatsächlich schon sehr, sehr wertvolle Ratschläge gegeben, die ich teilweise in meinen Alltag eingebaut habe und die mir einigen Ärger erspart haben. Liebe Grüße. Sehr gut. Muss man sagen, auf jeden Fall. Regelmäßig ist ja oftmals Teil unserer, ja, wie soll ich sagen, Fußball-Stadion-Gang. Auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Viele Grüße. Ja. Alex, hast du Schnottrig jetzt gegoogelt? Bist du mit einverstanden? Nee, ich habe noch kein Ergebnis gefunden. Ich habe ihn nur vorgeschlagen bekommen. Meinten Sie schaurig? Naja, keine Angst. Aber schnottrig ist jetzt nicht das, was aus der Nase rauskommt, wenn der Allergie hat oder so. Also so schlimm ist er noch nicht. Naja, gut. Ich würde fast sagen, haben wir noch irgendwas oder machen wir den Laden zu für heute? Nee. Wir haben die Themenliste, zumindest das, was wir uns vorgenommen haben, also ziemlich abgearbeitet. Der BVB führt aktuell 2:1, wenn ich das richtig gesehen habe, ja, gegen Paris. Ganz kurz, wenn wir hier eine Selbsthilfegruppe sind, dann muss ich es auch rauslassen, weil ich platze vor Begeisterung. Wie unglaublich gut ist bitte dieser Haaland? Das ist ja nicht normal, Alter. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Dieser Johnny ist 19 Jahre alt. Pff, geiles. Das ist mega, ja. Hat jetzt gerade schon 2 Tore gemacht. Was für ein Ding, das 2:1, Alter. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe nur hier nebenbei das Ergebnis gesehen. Dieser Typ, ey. Das ist wieder die Rückkehr des Mittelstürmers. Nun ja. Ja. Naja. Nur nicht bei uns. Kann ja noch kommen. Kann ja noch kommen. Ich bin sehr, vielen Dank an Dortmund, dass sie den weggekauft haben. Oh ja. Ja. Also das... Das wäre blöd gewesen. Tatsächlich bin ich da auch fast froh, dass es dann lieber so kommt, weil bei Dortmund ist er mir doch ein Stück weit lieber, als wenn ich jetzt irgendwie den am Donnerstag erleben müsste, wo er uns ein paar einschenkt. Ja, so steigen für uns auf jeden Fall irgendwie die Chancen. Naja. Genau. Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch einfach die 10-Jahres-Folge hierzu und sagen artig Danke an alle Zuhörerinnen, Zuhörer, kommentierenden Menschen, die uns finanziell unterstützen, die uns hier heute Soundbeiträge geschickt haben, die uns zwischendrin Fragen geschickt haben, die uns auf Twitter schreiben, die uns auf Facebook schreiben, die uns im Stadion treffen und mit uns reden. Es ist großartig, dass es euch da draußen gibt. Das Ganze wäre nur halb so schön geworden über die 10 Jahre und ich glaube, wir hätten auch bei weitem diese 10 Jahre nicht durchgehalten. Und gehen jetzt gemeinsam in die nächsten, was weiß ich, wie vielen Jahre, ab wie vielen Jahren kann man Podcast-Rente beantragen? 25, 30, keine Ahnung. Immer noch. Aber noch 30 Jahre, da gibt es Podcast-Rente. Ich bin mal gespannt. Vielleicht kann uns dann der Basti dann irgendwann alle durchfüttern, wenn er Wetten, dass 3000 macht. Ja, wahrscheinlich tatsächlich. Oder Bundeskanzler ist tatsächlich. Ist eigentlich das realistischere Ziel tatsächlich. Ne? Mit dem Bundeskanzler? Ja, oder, Basti? Nein, dafür habe ich keine Nerven. Das tut mir sehr, sehr leid. Ich brauche irgendeinen Gruß. Ich brauche irgendeinen Grüß-August. Ich brauche habe ich keine Zeit. So ein Grüß-August-Job brauche ich, wo ich eigentlich nichts machen muss. Das wäre dann Aufsichtsrat von irgendjemandem. Das wird, ich sein. Zum Beispiel. Da gehe ich hin, schwätze was, gehe wieder heim. So. Okay, also der nächste DFB-Vorsitzende. So. Da kommt man ins Geschäft. Ich will der dritte Mann, den keiner kennt, beim DFB sein. So. Der dann die Dateien in den Papierkorb verschickt. Da laufe ich dann um 13 Uhr mal durch die Flure, gucke mal in die Büros und dann gehe ich um 15 Uhr wieder nach Hause. So. Ja, 13 Uhr sind die alle noch beim Mittagessen. Ja, siehst du. Ja, deswegen läuft der Basti ja auch zu der Zeit. Ansonsten babbelt ihn am Ende noch einer an. Ah, oh. Okay. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Aber zwischendrin trotzdem ein bisschen schmieren lassen. Ja, irgendwie. Irgendjemand nur. Will ja mal die Weltmeisterschaft toasten. Ja, tatsächlich. Ja. Gut, also wenn Basti der dritte unwichtige Mann beim DFB ist und wir einen DFB-Podcast machen, dann wird es Zeit, Podcast-Rente einzureichen. Bis dahin machen wir hier einfach weiter, in der nächsten Woche dann in gewohnter Art und Weise und hören uns jetzt als neues Outro für diese Folge einen Beitrag an, jetzt wird Beitrag, Beitrag der Alexei uns Beitrag. Geschickt hat. Und der hat uns hier ein kleines Musikstückchen produziert. Wir genießen das jetzt als Outro, wünschen euch viel Spaß und hören uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Thank you. Chap in the house. Toll, jetzt chillt ihr Leben auf der Costa Brava und ist Post von Wagner, Gott bewahre. Und ich muss hier Auftragsarbeiten annehmen wie ein Broker-Maler. Und überhaupt 30 Sekunden an sogar ein Oscar-Dank, es geht halt 45 wie Kriegsende. Und auch wir haben einen Gott, den wir huldigen müssen. Einen Fußball. Aber okay, warum auch nicht? Ich mach's wie eine Fahrstuhlmannschaft. Elevator-Pitch. Wir feiern heute wie Rockstars, das ist euer Geburtstag. 10 volle Jahre verbale Begleitung der Frankfurter Eintracht per Podcast. Eine Dekade voll Tiefen und Höhen, Abstieg, Pokalsieg, Nürnberg und Römer. Reisen von Porto bis Cottbus, Vollgas wie Kostic und Costa. Die einzige Skyline im Herzen Europas erhebt die Räppler und Jocks. Und dankt für die letzten 10 Jahre und trinkt auf die nächste Dekade. Grüße und Forza, ich bin draußen wie Pausen und trink einen Wodka.